Ja, klar. Kann Okay, und losgehen. wir sind live. Ready. Also, willkommen zum Weltraumaffen-Sonderstream. Identitäre Bewegung. Gruß an unsere Zuschauer, an die Antifa und natürlich an den Verfassungsschutz. Ja, kann zwischendurch ein bisschen laggen. Wir streamen über die Server des BNDs. Und nein. Alles Spaß. Genau, wer ist heute mit dabei? Ihr seht, wir haben heute Full House. Der Capstock Chris ist dabei. Der Able, Marsaffe, OPEX, Solanum, Stapelchips, meine Wenigkeit, der Bonaffe und unser Gast, das ist der Daniel Fiss. Das ist der Pressesprecher der identitären Bewegung in Deutschland. Und Ja, grüßt ich würde euch. sagen. Jo. Fange ich mit der Vorstellung an am besten, wa? Genau. Jo. In Ordnung. Ja, also erst einmal natürlich Dankeschön, dass ich heute hier Gast sein darf bei den Weltraumaffen. Ich habe mir ja, wie gesagt, schon eure Streams vorher mal ab und an mal reingezogen. Habe mich da ja, durchaus jetzt gefreut und freue mich auch auf ein spannendes und nachhaltiges, ergiebiges Gespräch. Ja, wie schon gesagt, mein Name ist Daniel Fiss. Ich bin jetzt 24 Jahre alt, studiere an der Universität Rostock, unter anderem Politikwissenschaft und Philosophie. Und nebenher mache ich halt die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der identitären Bewegung und bin da auch in der offiziellen Funktion jetzt seit ja, Herbst, Sommer 2016 der Pressesprecher, der halt ja, mit Journalisten redet, der halt die Pressemitteilung soweit macht. Und ja, wie ist das, was so anfällt? Jetzt hast du ja gerade gesagt, seit 2016, die identitäre Bewegung ist ja jetzt noch gar nicht so alt in Deutschland, musste sich auch erst, also musste erst mal entstehen in dem Sinne. Also du hast mir ja schon im Vorfeld gesagt, als wir telefoniert haben, ihr seid ein eingetragener Verein. Genau. Also ihr habt einen Pressesprecher, wie sehen denn die anderen Strukturen eigentlich aus? Gibt es auch einen ersten Vorsitzenden, zweiten Vorsitzenden oder läuft das alles auch recht, wie soll man sagen? Ja. Ja, So geht das. ich bin jetzt, die Pressesprecherfunktion ist jetzt irgendwie keine formelle Funktion, die jetzt diesen Verein irgendwo auszeichnet, sondern die ist halt in einer Organisationsstruktur ist es halt irgendwann notwendig, dass man dann ab einem, ja, gewissen Größe eben auch mit Journalisten in Kontakt kommt, das öffentliche Interesse irgendwo steigt und dann eben es da auch Presseverantwortliche geben muss. Also ich bin jetzt darüber hinaus eben noch zweiter Vorsitzender dieses Vereins. Der erste Vorsitzende ist aktuell Nils Altmix. Und wir sind jetzt als eingetragener Verein seit August 2014. Zuvor gab es halt schon einige losere Strukturen, die hauptsächlich auch vielleicht so ein bisschen der virtuelle Raum gewesen sind, der abgedeckt wurde. Aber mit dem Jahr 2014 hat man sich dann dazu entschlossen, auch eine organisatorische Basis zu finden und diese dann zu strukturieren. Und dann haben wir uns eben als ja, Verein eingetragen, der eben auch Spenden annehmen kann, der eben auch ganz normal bürokratisch seine Vereinssatzungen und Sitzungen durchführen muss und genau, ja. Das heißt, ihr habt einen Datenschutzbeauftragten, oder? Datenschutzbeauftragten haben wir noch nicht, aber wir müssen zumindest datenschutzrechtliche Richtlinien einhalten, was zum Beispiel Mitgliederstrukturen und so weiter angeht, dass wir da ja, eben die Datenschutzrichtlinien einhalten müssen. Ist es anerkannt gemeinnützig, der Verein? Nee, gemeinnützig ist er nicht. Also für Gemeinnützigkeit muss man sich eintragen lassen. Wir hatten das mal spaßenshalber versucht, im letzten Jahr eine Gemeinnützigkeit zu beantragen, ohne dass wir das eigentlich dann im Endeffekt wollten, sondern einfach nur mal eine rechtliche Prüfung haben wollten diesbezüglich. Und daraufhin wurde gesagt, dass halt der Vereinszweck, den wir haben, sich mit der Identitäts- und Kulturpolitik des deutschen Volkes auseinanderzusetzen, dass dies eben keinen gemeinnützigen Zwecken entspricht. Und ja. Dann war der Versuch halt gescheitert gewesen, war aber eher auch eine Just for Fun Nummer gewesen, um nur mal zu testen, inwieweit die Option besteht, sich die Gemeinnützigkeit anerkennen zu lassen. Ist ja auch schon ganz interessant eigentlich, dass sie das aus diesem Grund abgelehnt haben. Das hatten wir auch überlegt, ob wir da nochmal irgendwann was zu veröffentlichen. Also die Aussage eben, wie wir es im Vereinssektor gemacht haben, dass der Erhalt der deutschen und der kulturellen deutschen Identität eben nicht als gemeinnützig mehr eingestuft wird, ist streitbar, aber doch schon auch ein bisschen bezeichnend so für das, was heute diesen Zeitgeist so abgeht. Wie ist das denn mit den, es gibt doch auch diese, sage ich mal, türkische oder kurdische oder griechische Vereine, sind die dann gemeinnützig eingetragen? Weiß ich gar nicht. Weiß ich nicht genau, aber Also heutzutage sind ja viele Vereine, die halt so ein gewisses kulturelles Erbe pflegen aus ihren Heimatländern, die halt jetzt nicht direkt zu Deutschland gehören, auch Gemeinnützigkeit beantragen können. Und eben eine Bewegung, die versucht, irgendwo die ja, kultur- und identitätspolitischen Interessen einer gewissen deutschen Jugend zu repräsentieren, dass die eben nicht als gemeinnützig anerkannt werden. Warum auch immer. So, aber wir haben damit ja gewissermaßen auch gerechnet, ne? Aber es ist halt auch wichtig, und das ist ja auch irgendwo unser politischer Anspruch. Wir wissen ja, wie es um dieses Land steht. Wir wissen, wie es um die Gesellschaft insgesamt steht. Aber es muss halt auch aufgedeckt werden, inwieweit diese Heuchelei seitens von Politik und Gesellschaft irgendwo schon um sich gegriffen hat. Und das haben wir da eben ja, versucht, auch mit dieser Anfrage dann zu untermauern und zu unterstreichen. Ja, wobei, da wäre dann vielleicht auch noch sowas wie Waldputzen oder so. Also ich dachte nur gerade so, also Attac kennst du vielleicht, die hatten auch mal eine Gemeinnützigkeit, die wurde denen irgendwann aberkannt. Und ich dachte halt, dass Gemeinnützigkeit halt nochmal sowas mehr ist, wie zum Beispiel in den Wald gehen, Müll aufheben oder sowas. Also ich. Nee, eigentlich nicht. Also ich Ja, bin die. Mitglied in einem gemeinnützigen Verein und also der macht jetzt auch nicht viel mehr als ein paar Flyer drucken und ein paar Veranstaltungen abhalten. Die Gemeinnützigkeit, ob die anerkannt wird oder nicht, das muss sich halt aus dem Vereinssatzungszweck ergeben. Ne? Also inwieweit denn diese Vereinssatzung, da ist ja dann, glaube ich, meistens immer Punkt 2, Paragraph 2 des Vereins, der Punkt, was für einen Zweck hat dieser Verein? Und dann ist halt da immer übergeordnet dann irgendwie Einfluss nehmen, wie jetzt bei uns auf die Kultur- und Identitätspolitik im Sinne des deutschen Volkes, also von Sprache, von Kultur, von Identität etc. Und darüber dann eben die Mittel, die wir dazu verwenden, um diesen Vereinszweck zu erfüllen, eben politische Aktionsarbeit, Kampagnenarbeit, Flyer drucken etc. pp. Und das muss dann eben muss beantragt werden. Und manchmal wird es halt stattgegeben bei den ein oder anderen Vereinen und bei uns wurde es eben nicht stattgegeben. Aber wie gesagt, wir haben es auch erst im letzten Jahr mal spaßenshalber beantragt. Und vielleicht hätten wir es 2014 bekommen. Aber man muss auch dazu sagen, dass Gemeinnützigkeit ja auch immer ja, eine gewisse Einschränkung ist in dem eigenen Handeln. Ne? Also steuerlich und bürokratisch sind das immer ja, gewisse Hürden, die da einem auferlegt werden. Und das muss man dann halt auch abwägen. Ja, man muss auf jeden Fall aufpassen mit dem Geld, wofür man das ausgibt. Genau, ja. Also Naja, speziell von dem Verein, in dem ich da bin. das Ja, aber müssen, ich will das da jetzt müssen auch wir ja nicht zu jetzt lange weiterhin auch. auf der Gemeinnützigkeit rumreiten. Eine andere Frage wäre, also die Frage, die sich eigentlich anbietet, die identitäre Bewegung, da steckt ja das Wort Identität dahinter. Wie würdest du denn diese Identität definieren, die da vertreten werden soll? Naja, Identität ist ja, zunächst einmal kann man diesen Begriff nicht so auf eine mathematische Formel pressen, ne? Also Identität ist halt irgendwo ein Ausdruck von allem, was irgendwie die entsprechende Kultur auszeichnet, was die Sprache auszeichnet, was irgendwo das soziale Gefüge auszeichnet, was die gemeinsam geteilten moralischen Werte auszeichnet. Und darüber gibt es halt irgendwo eine Identität, die wir natürlich auf einer individualen Ebene haben. Also was ist irgendwo unsere individuelle Identität, die halt gewachsen ist durch soziale Prozesse, durch Geschichte, durch familiäre Zusammenhänge, durch unser Umfeld und dann eben natürlich auch eine kollektive Identität, die halt eben sich in diesen partikularen Räumen niederschlägt von Familie, von Heimat, von Region und eben auch von der Nation, also dem Land und dem Volk und eben Europa. Und da gibt es halt eben verschiedene Identitätsgefüge und dann gibt es halt auch eine deutsche Identität, die sich aus ganz vielen verschiedenen Aspekten zusammenschweißt. Die halt ja, geschichtlich gewissermaßen gewachsen sind. Die da wären. Naja, das kann man jetzt eine lange Aufzählung machen, ob es denn nun Preußen ist, ob es denn die Nibelungen sind, ob es denn irgendwo ja, das Christentum ist, was irgendwo prägend ist für uns gewesen, ob es dann die friedliche Wende 89 gewesen ist. Das sind da alles so verschiedene Gefüge und Splitter dieser gemeinsam geteilten Geschichte und dieser gemeinsam geteilten moralischen Werte, die sich halt nach und nach entwickeln. Und die kennzeichnen eben wie einen zentralen Identitätskern oder viele verschiedene Identitätskerne, die dann eben das ja, gesamte Orchester und das Panorama von Identität auszeichnen. Ab wann siehst du denn die deutsche Identität historisch? Weil Deutschland gibt es ja noch nicht so lange. Ja, schwierig. Also man kann es jetzt natürlich darauf beschränken, wo es denn, sag ich mal, die ersten Nationalstaaten gab oder die ersten Ideen von deutscher Nationalstaatlichkeit im 19. Jahrhundert circa. Aber ich glaube, dass die deutsche Identität durchaus schon mit der germanischen Ebene zusammenhängt, die halt sich auf 2000 bis 3000 Jahre zurückverfolgen lässt. Und wo man dann auch eben von einem deutschen Volk oder von einer deutschen Identität gewissermaßen sprechen kann, die dann sich halt fortsetzt in die jeweiligen Jahrhunderte und die halt immer wieder geformt wird, aber nichtsdestotrotz eine Kontinuität aufweist, die sich immer wieder erneuert, die sich aber auch immer irgendwas Haltendes hat, was Traditionelles, was Bewahrendes hat. Und wir versuchen halt diesen traditionellen, diesen bewahrenden Kern auch zu erhalten, sind aber nichtsdestotrotz natürlich auch für Erneuerungen offen. Aber das, was wir heute eben aus unserer Sicht erleben, ist halt eben, dass weder eine Erneuerung noch eine Bewahrung stattfindet, sondern dass wirklich eine komplett neue Identität in Europa schrittweise Fuß fasst und Raum um sich greift. Aber du hast doch gesagt, dass Identitäten sich halt auch entwickeln. Kann das nicht einfach eine weitere Entwicklung sein? Ich meine, das ist halt ein dramatisches Ereignis, was wir gerade mit der Krise erleben, ja, und die wird sich ja dann halt wahrscheinlich auch in der deutschen Identität irgendwann wiederfinden. Naja, natürlich kann man das so sagen, aber ich glaube, dass es halt kein vergleichbares historisches Ereignis gibt, wo wirklich ein Volk, also eine Kulturgeschichte, ein Volk in dieser Dimension ausgetauscht wurde. Na klar gibt es dann eben zum Beispiel in Amerika die Indianer, aber in diesem Kontext, wie was wir gerade stattfindet mit der Islamisierung und der Masseneinwanderung, gibt es eben nichts Vergleichbares, wo eine Identität, die halt so viele Jahrtausende gewachsen ist, in so kurzer Zeit einfach zerstört wird. Ja, und das Interessante ist dabei eben, dass sie ja nicht kriegerisch oder durch irgendwie externe Invasoren im militärischen Sinne zerstört wird, sondern dass es eben eine Ideologie ist, die dahinter steckt, dass es eben ein metapolitischer Kontext ist, der sich halt hier seit einigen Jahrzehnten fortsetzt und der dann eben diese Identität schrittweise zerstört. Also denkst du schon, dass die deutsche Identität seit mehreren Jahrtausenden besteht? Ich denke ja. Also man kann sicherlich darüber streiten, inwieweit welche Faktoren jetzt da der deutschen Identität eingängig sind, aber ich glaube, dass es eine deutsche Identität auch, wie wir es als identitäre Bewegung immer wieder betonen, natürlich auch in einem europäischen Kontext steht und wir uns ja auch dezidiert als eine europäische Jugendbewegung verstehen. Also wir sind ja nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, Italien und Frankreich ansässig und diesbezüglich teilen wir ja in Europa nach unserer Auffassung, um es pathetisch auszudrücken, ein gemeinsames Schicksal und dahingehend wollen wir halt eben diese Identität beibehalten und die sich halt in einem Narrativ widerspiegelt, was halt über mehrere Jahrtausende bereits gültig gewesen ist. Was wäre denn für dich der Unterschied so ein Stück weit zwischen französischer oder polnischer Identität? Weil ich weiß, manche Leute tue ich damit vielleicht ein bisschen triggern, aber ich weiß nicht, ich habe immer so das Gefühl, innerhalb von Europa, also so groß sind die Unterschiede nicht. Wenn ich mir gut Niederlande und Deutschland angucke, also die Niederländer sind schon erbost, wenn man sagt, ihr seid Sumpfdeutsche oder so. Das geht natürlich nicht, aber ich habe immer so ein Problem, große Unterschiede zu sehen. So Großbritannien, die haben halt irgendwie große Finanzindustrie, irgendwie einen wilderen Kapitalismus. Die Franzosen möchten immer so ein bisschen sozialistisch sein, ich weiß nicht. So, also dass es in der Gesellschaft so eine Strömung gibt und die tun gerne streiken. Die Deutschen sagen halt immer so, alles ist in Ordnung, alles muss in Ordnung sein, wir brauchen Regeln und man hält sich an die Regeln. Und ich weiß aber nicht so genau, was jetzt so ein Unterschied sein soll zwischen, also was der Unterschied zwischen einer deutschen Identität und einer polnischen Identität wäre. Also wir sagen ja auch ganz klar, dass es innerhalb Europas eigentlich einen geteilten Raum geht. Also es gibt ja verschiedene Ebenen der Identität. Wir sagen ja einmal, dass es die regionale Identität ist, also die irgendwie die nächste Identität, die sich halt eine Identifikation mit dem auszeichnet, was halt irgendwie das wirklich unmittelbare Umfeld ist, was halt die regionale Identität anbetrifft, wo halt wirklich eine auch tiefe emotionale Heimatidentifikation stattfindet. So, dann gibt es eben die nationale Ebene, also Nation sind halt nach wie vor der Träger und auch das, das Subjekt, womit halt im Völkerrecht irgendwo gehandelt wird und die halt sich organisch irgendwo gewachsen sind, die halt sich dadurch ausgezeichnet haben, dass sie einfach mal funktionieren. Und dann eben noch ein übergeordneter Raum, der halt eben auch die europäische Identität auszeichnet, also der Zivilisationsraum, wie wir ihn beschreiben. Und da haben wir eben schon ein geteiltes europäisches Verständnis, was sich dann eben beispielsweise durch die gemeinsamen christlich geteilten Werte auszeichnet, was halt irgendwie einen religiösen Aspekt ausmacht. Und da sagen wir auch ganz klar, dass man auch in der Migration oder in dieser Masseneinwanderungsbewegung natürlich unterscheiden muss zwischen dem, was halt ein europäischer Zivilisationskontext ist, wo es halt immer schon auch in der Geschichte eine Binnenmigration gegeben hat, und eben das, wo es halt keinen gemeinsam geteilten Zivilisationskontext gibt, der eben diesen afrikanisch-asiatischen Raum auszeichnet, der halt mit Europa nur temporär in vielleicht einzelnen Epochen eine Gemeinsamkeit ausgewiesen hat. Aber die Dimension, mit der wir heute konfrontiert sind, ist halt eine ganz andere. Deswegen verstehe ich es auch nicht. Es wird ja uns gerne auch immer so als Rechten oder als Patrioten, Konservative etc. vorgeworfen, ja, du kaufst doch auch bestimmt deine Möbel bei Ikea oder du gehst doch auch mal beim Italiener Pizza essen. So, dann denke ich mir auch jedes Mal, also was soll so eine lustige Unterstellung? Also das ist ja jetzt auch nicht der Teil von Kultur, der irgendwie so ein entscheidendes Merkmal ausprägt, dass man da so eine Abneigung gegen entwickeln muss. Ich glaube einfach, dass Kultur ja verschiedene Ausdrücke hat, aber das, was Kultur ja eigentlich in erster Linie auszeichnet, ist ja wirklich der Aspekt, dass es irgendwo etwas gemeinsam Geteiltes gibt, dass es einen gemeinsamen Identifikationskern gibt, das, womit man ein Vertrauen hat, eine Bindung auch irgendwo entwickelt. Und das ist halt das Entscheidende und nicht irgendwie die verschiedenen Ausdrücke, die sich dann ob ich nun meine Pizza dort esse oder beim, was isst man bei Franzosen? Ich weiß es jetzt gar nicht. Großschenkel. Ja, das wollte ich gerade sagen, aber ich wollte jetzt da nicht so ein klassisches Klischee bedienen, dass man da Froschschenkel isst oder so. Da würde ich gerne mal einhaken. Also wie ist das denn, ihr seid also hauptsächlich gegen eine muslimische Zuwanderung. Wie steht das mit Christen aus Afrika? Wie steht das mit russischen Juden, atheistischen Brasilianern oder shintoistischen Japanern? Ja. Oder siehst du das einfach nur von der Masse der Einwanderung her? Ja, also das sind so viele Gruppen, wovon ich einige gar nicht mal kannte. Also im Endeffekt ist es ja so, dass wir derzeit einen Prozess in Deutschland und Europa in erster Linie erleben, der sich der große Austausch nennt, den wir gesagt haben. Das ist halt die schrittweise Tendenz, wo die autochthone noch Mehrheit der Europäer und der Deutschen schrittweise durch Geburtenraten und durch Masseneinwanderung ausgetauscht wird. Also das ist auch mathematisch ziemlich deutlich nachvollziehbar. Und wir in wenigen Jahrzehnten zur Minderheit im eigenen Land werden. So, und das haben auch irgendwie halt auch schon Demografen prognostiziert, wie zum Beispiel der bekannte Gunnar Heinsohn, dass halt in einigen Jahrzehnten bereits über 1 bis 2 Milliarden Menschen auf gepackten Koffern sehen und die Reise nach Europa antreten. So, und das ist halt einerseits natürlich problematisch, weil gar nicht die Logistik und die Infrastruktur in Europa vorhanden ist, um so eine Dimension, also quantitative Dimension, zu stemmen. Und andererseits muss da eben dann auch klar gesehen werden, wo ziehen wir jetzt die kulturellen Grenzen. So, was zum Beispiel jetzt christliche Flüchtlinge oder so angeht, also wir sind ja nicht per se gegen Flüchtlinge, sondern wir sehen einfach dafür, dass wir da auch eine Versachlichung der Debatte brauchen. Wer ist überhaupt Flüchtling in dem Sinne? Also wir lehnen ja nicht das Asylrecht im eigentlichen Sinne ab, wie es mal konzipiert wurde. Also selbst da gibt es natürlich dann Kritikpunkte, aber in der Regel sind wir natürlich dafür, wer eine politische Verfolgung nachweisen kann, hat natürlich auch einen Asylrechtsgrund. Okay. So, und da müssen wir dann eben eine Differenzierung vornehmen und auch im Einzelfall dann muss dann die Politik das entscheiden. Aber unsere Aufgabe ist es ja in erster Linie erstmal eine Stimmung dafür aufzugreifen oder auch eine Stimmung, die in der Bevölkerung vorherrscht, zu repräsentieren. Das heißt, wir sehen ja eben, dass viele Leute in der Gesellschaft eine Einwanderungskritik vornehmen, dass sie eben auch diese Tendenz dieses großen Austauschs in ganz Deutschland und Europa wahrnehmen und es aber keine politische oder gesellschaftliche Repräsentation in diesem Sinne gibt. Und wir als identitäre Bewegung wollen halt ein Teil dieser Repräsentation sein und eben für diese Themen auch sensibilisieren. Ja, klar. Wenn du Austausch sagst, das hört sich immer, ich weiß nicht, so ein bisschen an, als ob irgendwer einen Plan hätte. Also ich habe auch schon länger die Demografie beobachtet, halt auch in verschiedenen Ländern, habe schon wirklich viel drüber gelesen. Und ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass die Politiker da eher so sind wie eine Kuh, wenn es donnert, die sich erschreckt und ein bisschen rumhüpft. Also jetzt überspitzt ausgedrückt. Nee, aber ich habe immer das Gefühl, dass die eher halt so ein Stück weit reagieren, aber dass sie halt auch nicht jetzt wirklich einen Plan haben. Und mit den, wenn ich mir jetzt also angucke, mit den. Also es ist ja so, dass wir das auch nicht sehen. Das wird uns manchmal wieder zu Unrecht vorgeworfen, als ob wir da irgendwie denken, dass es da so einen kleinen geheimen Zirkel aus verschiedenen Leuten gibt, die an ihrem runden Tisch sitzen und dann sich den großen Austauschplan für Europa konstruieren. Das ist ja Blödsinn. Also wir wissen ja selber auch, dass Politik und Macht nach ganz anderen Strukturen funktioniert. Also es gibt ja irgendwie so die blanke, nackte Politik, die sich halt die Institutionen sind, die die Parlamente sind, die die einzelnen Politiker sind, die Entscheidungsträger in den Verwaltungen. Und es gibt eben die Metapolitik, die wir halt darin sehen, dass es diese entsprechenden Verwaltungsstellen und diese Entscheidungsträger in der Politik eben beeinflusst sind durch Ideen, durch ein ideologisches Grundgerüst, durch gewisse Narrative, durch Bilder, durch Begriffe, durch eine ja, ganz eigene Sprache. Und da kulminiert sich auch entsprechend die Macht. Und da muss dann eben auch der Ansatz gesetzt werden. Aber diese Macht, also diese ideologische Macht, also diese Ideologie von Multikulti, von Masseneinwanderung, dieser One-World-Ideologie und Globalismus, die ist ja nicht von irgendwelchen Leuten erdacht worden, sondern es ist halt ein Prozess, ein ideologisches Gerüst, was sich halt immer wieder selbst dynamisiert und was halt auch ganz eigene Mechanismen hat, die gar nicht menschlich zu steuern sind. Deswegen glaube ich auch nicht dran, dass es irgendwie so eine gesteuerte Masseneinwanderung nach Europa gibt, sondern es ist ganz klar nachvollziehbar, dass es da Prozesse gibt, dass es da auch Intentionen derjenigen gibt, die halt einwandern nach Europa, die auch zum Teil nachvollziehbar sind, aber man muss da eben auch eine realistische Haltung irgendwo entwickeln, inwieweit das halt auch tatsächlich stemmbar ist und machbar ist für so einen Sozialstaat, für einen Gemeinwesen und dann auch für den sozialen und kulturellen Frieden. Aber dann ist der große Austausch schon ein ziemlich pathetischer Begriff. Wäre dann nicht Völkerwanderung zum Beispiel oder sowas weniger aggressiv? Ich meine, ihr habt ja schon so einen Hang zum Pathos auch. Also wenn ich dieses das Lambda-Schild sehe, meint ihr wirklich, also ist das eure Überzeugung, dass ihr so die 300 Spartaner seid, die die Perser an den Thermopylen aufhalten? Kommt das Lambda daher? Oder? Naja, eine politische Bewegung versucht natürlich zu provozieren. Also wir sind halt nicht in eine parlamentarische Bewegung, die durch Gesetzesreform, durch parlamentarische Anfragen etc. versucht, auf diesem Weg sozusagen Einfluss zu gewinnen. So, und in der Politik geht es ja darum, letztendlich Einfluss zu gewinnen. Und eine außerparlamentarische Bewegung muss halt auch in ihren Begriffen, in ihren Bildern und in ihrer Sprache oder darf auch da etwas frecher und auch etwas subversiver sein. Und das versuchen wir als Identitäre natürlich dann auch mit unseren Bildern zu vermitteln. Und dementsprechend kann man sich auch über den Pathos manchmal streiten, klar. Nichtsdestotrotz ist es aber wichtig, dass wir uns auch ein Gehör verschaffen und dass wir die Dinge auch so ansprechen, wie sie zum Teil sind. Also man könnte die Völkerwanderung, das ist ja ein Aspekt davon. Aber der große Austausch, der ist ja bereits im vollen Gange. Ja, also es ist ja nicht nur die Völkerwanderung, die da irgendwie mit zusammenhängt, sondern wir sehen ja auch inzwischen in Deutschland und in Europa, Paris, London, Stadtviertel, die bereits gekippt sind demografisch und wo halt Birmingham, so das schöne Beispiel in England, wo halt der Islam inzwischen eine kulturelle und religiöse Dominanz ausübt, der sich halt auch auf die Gesamtgesellschaft dort weiterträgt und der Staat da vollkommen kapituliert hat. So, und, wie Little China in New York, aber das geht eigentlich ganz gut. Also irgendwas müssen wir anders machen. Ja, Little China ist halt hauptsächlich durch Chinesen geprägt, ne? Also und da ist halt dann wieder, dass da auch ein ganz anderer kultureller Aspekt vorherrschend ist. So, das ist ja, die Linke versucht ja heute zu sagen, dass es eigentlich gar nicht diese kulturellen und diese ethnischen, religiösen Unterschiede gibt. Also, aber man sieht ja eben faktisch nun mal, dass es bei gewissen Bevölkerungsgruppen eben weniger Integrations- und Assimilationshindernisse gibt und bei anderen Bevölkerungsgruppen diese eben enorm schwieriger sind. So, und in hauptsächlich islamischen Bevölkerungsgruppen ist das schlicht und ergreifend schwieriger. Das heißt ja nicht automatisch, dass wir Muslime pauschal abwerten würden, sondern wir sagen eben ganz klar, dass es in einer Kollidierung mit samt unserer Zivilisation und unserem eigenen Identitätsraum da eben auch ein Konfliktpotenzial mit sich bringt. Und das ist auch ganz real, wie wir es eben in London, Stockholm, Paris, im Ruhrpott hier in Deutschland, Berlin oder Hamburg auch sehen. Ne? Ich wollte noch mal kurz einen Meter zurückgreifen. Du betonst ja immer wieder europäische Kultur. Siehst du dich als Deutscher oder als Europäer erstrangig? Ich würde sagen beides. Also ja, wir haben das ja, wie gesagt, in drei Ebenen aufgeteilt. Ne? Also ich bin zum einen Rostocker, ich bin Deutscher und ich bin Europäer. Okay. Und die andere Sache ist, also was macht es denn für einen Afghanen schwerer, sich zu integrieren als für einen Shanghaier? Ist schwierig zu sagen. Also das kann man ja nur an der Empirie, sage ich mal, sehen. Ne? Oder beziehungsweise das, wo halt erkennbar ist, dass eben Leute aus diesen sehr ostasiatischen Räumen eben weniger Integrationshindernisse haben als jetzt ein Afghane. Ja? Also die sind halt in verschiedenen kulturellen Kontexten aufgewachsen und diese kulturellen Kontexte sind halt eben auch für die eigene Individualität gewissermaßen prägend. So, und da zeichnet sich das dann eben ab, dass das Eingliedern in eine neue Kultur, die halt eine gewisse Differenz aufweist zu der alten, dann auch eine größere Schwierigkeit mit sich bringt. Ne? Aber in erster Linie geht es ja uns auch nicht um diesen Einzelfall oder irgendwie eine Erklärung darüber, wenn jetzt der einzelne Afghane, der das Musterbeispiel darstellt, hat Universitätsabschluss gemacht, hat eine wunderbare Berufsausbildung gemacht, sondern es geht ja darum, bei einer politischen Bewegung in erster Linie Tendenzen anzusprechen. Ja, also wenn man sich politisch engagiert, dann spricht man eben nicht die Einzelfälle an oder das, was irgendwie aus den normalen Statistiken die Ausreißer sind, sondern das, was eben die Tendenz ist. Ja? Und es ist ja bewusst, dass es halt auch Ausreißer gibt und dass es auch andere Beispiele gibt und dass man das halt nicht verallgemeinern und pauschalisieren kann. Aber wir sehen halt eben eine Tendenz, die klar erkennbar ist, dass halt aus dem afrikanischen und asiatischen Raum eine größere Kollidierung von kulturellen Konflikten erkennbar ist. Aber Gedanken dazu gemacht, woran das liegt, hast du dir nicht besonders, oder? Naja, also das kann man halt an den verschiedenen, also genauso wie sich hier in Europa eine Identität herausgebildet hat, die halt verschiedene moralische Wertvorstellungen auszeichnet, ist es eben im arabischen Raum eine andere kulturelle Identität, die sich ausgeprägt hat durch verschiedene historische Zusammenhänge. Und wir sehen halt eben, dass zum Beispiel im arabischen Raum, es ist ein Beispiel festzumachen, die Religion dort eben die Gesellschaft durchdringt. Und hier haben wir halt eine säkular geprägte Gesellschaft, wo halt eben Politik und die Gesellschaft insgesamt sich entscheiden kann, ob sie nun religiös geprägt sein möchte, beziehungsweise es gibt eine klare Differenzlinie. Und im arabischen Raum ist das eben eher seltener der Fall, sondern dass da eben der Islam auch wirklich die durchdringende Kultur für alles ist. Aber ist jetzt unsere Gesellschaft säkular oder christlich? Naja, unsere Gesellschaft ist einerseits christlich und andererseits natürlich auch säkular geprägt. Aber die christlichen Werte sind nach wie vor ein maßgebendes moralisches Gerüst. Aber ich finde es nichtsdestotrotz wichtig, dass auch die Werte der Aufklärung da einen Anteil geleistet haben, dass wir eben da eine Unterscheidung vortreffen können und dass wir dann auf der einen Seite ein moralisches Grundgerüst haben, was unsere Gesellschaft auszeichnet, und auf der anderen Seite sich da jeder selbst entscheiden kann. Ne? Also säkular sein ohne Christentum wäre deiner Meinung nach nicht gut. Säkular ohne Christentum? Ja. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Also da mache ich keine moralische Bewertung. Ich hab eine Frage. Legitimiert die identitäre Bewegung nicht gleichzeitig ihre eigene Opposition, indem sie im Endeffekt ja sagt, dass sie sich selbst als identitär sieht und somit dann auch zum Beispiel genauso die Leute, gegen die sie, sagen wir mal, eine gewisse Abneigung hat, weil sie, wie du jetzt da von Zuwanderung gesprochen hast und diesen Faktoren, könnten da nicht Leute drauf schauen und sagen, ja, ich werde ja auch dann in meiner Identität bedroht und möchte das nicht. Könnte das nicht ein großer Punkt sein, wo es im Endeffekt das Problem fundamental darin liegt, Identität zu sein? Nee, also Identität ist ja sowohl auf der individuellen Ebene, wie ich es vorhin erklärt hatte, als aber auch natürlich auf der kollektiven Ebene. So, und Identität strukturiert sich ja in verschiedene Identitätsräume. Und diese Identitätsräume sind halt eben Völker, Kulturen, die halt auch eine Abgrenzung gewissermaßen mit sich entwickelt und die sich halt auch entwickelt haben und diese Abgrenzung eben auch evident ist. So, und da muss dann eben gesagt werden, wenn gesagt wird, der Islam gehört zu Deutschland oder gehört zu Europa, dann wird da heute eine große Debatte darüber geführt, ob das denn tatsächlich so sei oder alle, die sagen, das sei nicht so, da tritt die große Empörung auf. Aber faktisch bleibt es ja so, dass in diesem Identitätsraum, der sich hier halt entwickelt hat, der halt eine geschichtliche Tradition aufweist, dass in diesem Identitätsraum eben nicht der Islam irgendwo in der Geschichte einen nachweisbaren Einfluss hatte. Also, aber Fortschritt, Entschuldigung, aber okay, ich erkläre mal vielleicht ein bisschen besser, wie ich das meinte. Wie ich das meine ist, Leute, die zum Beispiel hier aus Russland nach Deutschland gekommen sind, ja, es gibt Ghettos, so Russen-Ghettos, halt so Gegenden, die wirklich halt nur von Russen besetzt sind, bewohnt sind, und die haben da ihre kleine Öko-Struktur halt. Das Problem ist, dass diejenigen, die sich mit ihrer Identität wirklich weiter sozusagen darin verbeißen, weil sie in einem anderen Land sind und nicht diese Identität abwerfen, sind meistens die Leute, die im Endeffekt ja weniger erfolgreich sind, eben weil sie sich von so etwas wie einer Identität explizit gedeutet selbst runterziehen. Ich sage nicht, dass man Identität komplett verwerfen sollte, ich sage nur, dass man eigentlich die Teile, die Vorteile von Identität schon besitzt, weil man diese Identität implizit besitzt. Also so eine explizite das Äußern davon, ich bin dieses, ich bin jenes, ist eine Tautologie. Damit kann man nichts groß anfangen. Du bist es schon. Das ist meiner Meinung nach so etwas wie, man kann das wirklich sehr leicht ad absurdum führen mit Identitäten und sagen, ja, ich identifiziere mich als 1,95 oder ich identifiziere mich als Schwarzhaariger. Das wird dann absurd, aber man könnte das so machen. Ja, natürlich. Also ich verstehe deinen Punkt. Aber also das, was du hier sagst, ich sehe es ja ähnlich. Also Identität hat ja jetzt keinen Vorteil oder keinen Nachteil. Also es ist ja irgendwie kein qualitatives Kriterium, was sich darin äußert, ob jetzt nun, wenn man eine Identität hat, ob das gut oder schlecht ist. Man hat eine Identität. Das ist ja schon etwas, was da ist. Das ist ja auch ein dezidiert konservativer Ansatz. Aber ich glaube schon, dass wir jetzt in einem Zeitalter leben, in dem diese Identität an sich ja vollkommen dekonstruiert wird. Also wir haben ja ein Zeitalter, wo man sich eben seine Identitäten ja frei auswählen kann. Also dass Identität dann eben nicht mehr als eine feste Größe angesehen wird, die dann, woraus sich dann auch wieder politisches oder gesellschaftliches Handeln ergibt, sondern dass Identität ja gänzlich geleugnet wird von der Linken, von dem linksliberalen Establishment, und dass es dann sozusagen eine dekonstruierte, austauschbare Größe wird, wo ich mich dann morgen als Mann oder als Frau oder als Transgender irgendwie identifizieren kann oder dann eben als Chinese, als Afrikaner oder als Spanier oder Italiener. So, und das ist eben der Aspekt, wo wir die Problematik sehen, dass wir halt in diesem Zeitalter leben, wo die Identität eben nicht mehr diese feste Größe ist, die sie ja faktisch und ja rein logisch sein sollte. Also du hast ja mehrmals praktisch fremde Kulturen angesprochen. Du würdest schon sagen, ein Araber darf in Saudi-Arabien Araber sein, aber in Deutschland soll der halt nicht nach dieser Idee, also soll der kein Araber sein. Also das ist ja der Punkt, warum ich ja auch dieses gesamte Einwanderungsexperiment für sehr, sehr problematisch halte, weil ja auch nicht nur wir uns irgendwie in dieser Rolle sehen, dass ein gewisser identitärer Aspekt verloren geht, sondern denjenigen, die ja einwandern, genauso entwurzelt werden und dass die aus ihren natürlichen, ihren kulturellen Bindungen entwurzelt und gelöst sind. Und dementsprechend ist das halt... die Vision, die wir eigentlich haben, ist eigentlich, dass wir uns eine Welt wünschen, ja, auch wenn, sag ich mal, ein Patriot oder ein Konservativer wenig von wünschenswerten Zuständen hält oder irgendwie von Utopien. Aber wir wünschen uns eine Welt, in der jeder Mensch gerne in seiner Heimat lebt. Ja, also dass da eben die Verwurzelung gewissermaßen stattfindet und dass eben auch erkennbar ist, dass die Leute, die hier her einwandern, ja genauso von dieser Identitätsdekonstruktion betroffen sind. Also aber vorzugsweise in der Heimat. Wie meinst du es? Also vorzugsweise sollten Araber in Saudi-Arabien sein, beziehungsweise Saudi-Arabier in Saudi-Arabien. Naja, du kannst es ja einem Menschen im Endeffekt nicht vorschreiben, ne? Also wie er sich dann da genau definiert, aber es gibt ja nun mal gewisse Institutionen, es gibt gewisse gesellschaftliche Zwänge und es gibt halt eben auch Grenzen. Und diese Grenzen sind halt genau das, was eben Gemeinwesen, was halt soziale Strukturen herausgebildet haben und was halt auch eine Sicherheit und einen Frieden innerhalb der Staaten, der Völker und Kulturen geleistet haben. Und unter anderem war da eben auch ein Vorrecht von Staaten, von Kulturen, eben, dass es selbst entscheiden konnte, wer in das Land einwandern darf und wer nicht. Also das ist ja vor vielen, vielen Jahren, oder noch nicht mal vor so vielen Jahren eigentlich, dieses Primat gewesen, ja, oder der Imperativ, der jedes Staatswesen strukturiert hat. So, und heute haben wir halt einen Zustand, in dem die Grenzen nicht mehr gültig sind, sondern wir irgendwie so einen abstruses Weltbürgertum haben, in dem sich jeder irgendwie mit der gesamten Welt identifiziert, aber eigentlich bleibt das ja real gesehen ein großer Selbstbetrug. Ja, weil es dieses Weltbürgertum, das gibt es nicht. Das ist eine Konstruktion, das ist eine komplette Illusion. Also wer sich als Weltbürger meint zu identifizieren, der muss sich dann halt hinterfragen, ob die Welt jetzt überhaupt die Identifikation, eine Bindung auslösen kann, weil im Endeffekt bleibt man ja immer irgendwo darin, was einen halt irgendwo geprägt hat, was einen halt gebunden hat, was einen sozialisiert hat, was einen aufwachsen lassen hat. Und das bleibt immer der kulturelle Kontext, der sich darin äußert, dass man in einem Staat, einer Nation oder einem Volk zugehörig ist. Also Rostock bindet dich, Deutschland bindet dich, Europa bindet dich, aber Eurasien ist ein Schritt zu weit. Ja, Eurasien ist ja auch so, ist ja wieder ein Thema für sich. Aber die zentralste Bindung habe ich natürlich an meine Region Rostock, ja, weil ich halt hier aufgewachsen bin. Aber genauso bin ich ja auch Deutscher, weil ich die deutsche Sprache spreche, weil verschiedene Epochen der Geschichte in Deutschland eine Identifikation, auch eine emotionale Bindung hervorbilden und dann eben auch das Gleiche auf dieser Ebene auch mit Europa stattfindet. Also, wir wollen die deutsche Sprache ja aber da mal nicht reinschmeißen. Ich meine, Hitler hat auch Deutsch gesprochen, aber der war Österreicher. Ja, aber... Daniel, noch eine Frage. Würdest du zustimmen, wenn ich sage, dass eine Identität auch teils eine Entscheidung ist, eine bewusst getroffene Entscheidung? In welchem Rahmen wäre das jetzt maßgeblich? In dem Rahmen, dass wir natürlich alle schon unsere Umstände haben, in denen wir geboren sind, ja? Aber wir dann trotzdem eine aktive Entscheidung durch die Beobachtung dieser Umstände treffen können, ob wir diesen dann nachgehen und sich mit ihnen identifizieren oder sagen wir, diese akzeptieren und dann trotzdem unabhängig davon das tun, was wir entscheiden zu tun, also andere Dinge treffen. Okay, ich verstehe deinen Punkt. Also man kann es auch auf ein Beispiel reduzieren. Ich treffe jetzt die Entscheidung, dass ich in einen Fußballverein eintrete und dann ist meine Identität eben, dass ich Daniel Fiss bin und Mitglied in einem Fußballverein. So meinst du das? Jein, ich meine, dass du... Ich glaube, du meinst es so, also ich bin made in Germany, aber ich mag jetzt zum Beispiel Karneval nicht. Also das war bei mir eine bewusste Entscheidung. Ich habe zwar meine geborene Identität, aber ich weiß, ich finde Karneval einfach nicht so toll. Und eigentlich sollte ich ja Karneval toll finden. Zu dem Beispiel mit dem Fußballverein. Dort wäre es so, du würdest einen Fußballverein eintreten und bist da schon drin. Demnach ist die Identität als du bist Daniel und im Fußballverein vollkommen überflüssig, denn es wirkt sich nicht aus in unserer Gesellschaft. Das ist nicht so, dass wir Leuten, die im Fußballverein sind, bestimmte Privilegien geben, die andere nicht haben. Ja. Also du kannst ja nicht automatisch die Identität, das was auf alles subsumieren. Ja, also Identität ist ja im Endeffekt, so wie wir es sehen, irgendwie eine Bindung und die bewusste Entscheidung für eine Identität. Das ist halt ein Thema, darüber kann man streiten, aber letztendlich, ich finde zum Beispiel, ich hoffe, ich mache mich jetzt bei den Leuten, die bei mir zuschauen und unseren Klassikliebhabern nicht unbeliebt, ich finde Wagner, ja, und klassische Musik grässlich, wirklich. Also kann ich überhaupt nicht leiden. Das heißt aber ja nicht automatisch, dass ich damit dann kein Deutscher mehr bin, ja, nur weil ich mich mit klassischer Musik keineswegs identifizieren kann. Nichtsdestotrotz bleibe ich ja aber trotzdem Deutscher, weil ich halt diesen kulturellen Kontext irgendwo aufgewachsen bin und weil ich da halt auch meine Identifikationskristallisation habe und darüber dann auch die Identitätsbildung stattfindet. So, und nichtsdestotrotz ist das aber dann auch wieder eine Ebene, die viel zu stark individualisiert ist auch. Also, weil wir sehen ja eben da eine soziale Tendenz. Das ist eine Frage, die ich stellen wollte. Wie viel individuellen Spielraum erlaubst du jetzt den individuellen Bürger, um jetzt eine Identität zu begründen? Oder ist Identität für dich mehr eine Kollektivsache? Ist unterschiedlich, ne? Also auf der individuellen Ebene kann man auf politischer Ebene ja gar nicht anfangen. Also man kann den Menschen nicht vorschreiben, wie sie ihre Identität jetzt konkret ausleben wollen oder nicht. Aber man kann eben auf der gesellschaftlichen Ebene Mustervorgaben schaffen, dass eben zum Beispiel Moscheen nicht zwangsläufig dazu gehören müssen, um eine islamisch-muslimische Identität zu begründen oder auszuleben. Ja, also das geht halt auch auf einer anderen Ebene, und dazu muss es eben nicht im gesellschaftlich-öffentlichen Raum eine Moschee geben. So, und weil letztendlich auf der übergeordneten Ebene ja Identitätsmerkmale vorhanden sind, wie jetzt eben, ich gehe jetzt davon aus, die christliche Begründung, gewisse geschichtliche Daten und Merkmale, moralische Grundwerte und Grundgerüste, die halt unsere Gesellschaft auszeichnen. Und dann gibt es ja da unterliegende Ebenen, die sich ja dem rein politischen oder den gesellschaftlichen Zugriff ja auch entziehen. Ja, ob der eine jetzt nun auf irgendeinen komischen Sexualfetisch hat oder der andere dann irgendwie gerne mit Modelleisenbahnen oder so spielt, das sind ja nicht mehr Bereiche, die den politischen Zugriff bedingen, sondern das ist halt wirklich eine Individualentscheidung. Und da kann eben die Politik auch nicht eingreifen, aber wir sind ja eben auf der Ebene, wo wir politisch wirken wollen und das, was halt auch eben auf einer politischen Ebene die Identitätspolitik betrifft. Also du meinst, auf einer individuellen Ebene wäre das okay, aber sobald sich dann eine der identitären Bewegung nicht unähnliche Interessenvertretung kollektiv zusammentut von mehreren Bürgern, dann wird das dir zu viel. Also für dich gibt es einen Unterschied zwischen 10 Moslems, die ein Haus kaufen und eine Moschee drin aufmachen, und wenn jetzt die identitäre Bewegung irgendwo ein Büro aufmacht. Naja, also wir sind ja als identitäre Bewegung nicht auf solche Bereiche irgendwo spezialisiert. Das ist ja überhaupt nicht unser Feld, was wir irgendwo backen wollen. Das sind ja letztendlich Bereiche, die Leute für sich selbst entscheiden müssen und wo wir auch gar nicht unseren Anspruch sehen. Also wir sind ja keine Verwaltungsinstitution oder keine Partei, die irgendwie letztendlich Gesetze oder sowas in Form bringen muss, sondern wir können halt politische Forderungen stellen und wir können gesellschaftliche Tendenzen ansprechen. So, und wenn sich jetzt irgendwelche Leute zu einer Bürogemeinschaft entschließen, also wir sind ja nicht das Zentralkomitee oder wollen es auch nicht werden, wo denn jede Entscheidung, die Leute irgendwo treffen wollen und das auch in einem Kollektiv, einen Verein gründen wollen oder eine Partei oder eine Bürgerinitiative. Und wenn wir dann sozusagen irgendwie eine machtpolitische Option hätten, dass wir dann den Leuten vorschreiben, was sie denn zu tun und zu lassen haben oder ob es dann irgendwie eine Kompatibilität mit der identitären Bibel, die wir irgendwie aufstellen würden, hätte. So, also so, das ist halt so ein ja, ich glaube, hier findet so ein bisschen so ein Fehlschluss statt. Im Sinne von, wir würden da so einen autoritären Charakter irgendwie so mit uns bringen, der dann anderen vorschreibt, wie sie letztendlich zu leben haben. Also, und dann das durchgreift auf alle individuellen Ebenen und das dann halt so eine Art Totalitarismus schon entspricht. Also, so ist es nicht. Also, da das Missverständnis vielleicht noch ausräumen können. Also, das war ja jetzt aber bei dem Beispiel überhaupt nicht meine Frage. Also, die 10 Moslems, die eine Moschee aufmachen, wo sie beten, die haben ja auch nicht per Definition vor, dann Gesetze zu machen. Und ihr seid natürlich eine Initiative auf eine Weise. Ja, natürlich. Aber der Punkt ist jetzt für mich nicht so ganz verständlich. Also die Moslems, die ihre Moschee eröffnen wollen, ja, also das ist eine Moschee, ist in einem öffentlichen Raum, also hat das auch irgendwo ein öffentliches Interesse. Wenn es dann irgendwie so, es gibt natürlich auch vereinzelte Gebetsräume, aber wenn es dann wirklich auch das öffentliche Interesse bedingt, dann ist es da eben ein Bereich, wo auch politische Debatten stattfinden und wo halt Aber auch. genau das macht doch ihr auch mit euren Bannern, die ihr an die Busse gehängt habt oder mit euren Besetzungen vor dem SPD-Ding da. Natürlich, Und ich würde aber sogar ja. widersprechen. Ich würde sogar sagen, es ist nicht öffentlicher Raum. Die haben ein Haus gekauft. Die können damit machen, was sie wollen. Natürlich, aber das ist ja Politik und so findet ja auch gesellschaftliche Debatte und Diskurs statt. So, und mal gewinnt der eine, mal gewinnt der andere. Also es ist ja auch eine sportliche Ebene, die da stattfindet. Also wir leisten unseren Beitrag zur Debatten- und Diskurskultur innerhalb der Gesellschaft und die Linke leisten ihren Debatten- und Diskursbeitrag, genauso wie Moslems etc. So, und da muss dann irgendwann entschieden werden, wo die öffentliche und gesellschaftliche Sympathie eher hingeht. So, und wir Ich glaube, leisten dazu unseren die Beitrag. Verwirrung ist jetzt gerade gewesen, so ein bisschen, weil das in deiner Aussage vorhin so ein bisschen geklungen hat, also du hattest irgendwie gesagt, im öffentlichen Raum darf es keine Moscheen geben oder sowas sinngemäß. Also es klang so ein bisschen nach, es darf überhaupt gar keine Moscheen geben. Nee, aber nichtsdestotrotz bleibt ja irgendwo eine Moschee, erregt ja auch ein öffentliches Interesse. So, und in dem Falle muss dann auch die Öffentlichkeit eine Haltung dazu entwickeln. So, Du und redest jetzt von den wie diese Protesten. Haltung dann ausgelegt ist, das ist halt eine Debattenfrage, die halt auch demokratisch dann geklärt werden muss. Also es geht jetzt um die, also um spezielle Bauvorhaben und so, wo man sich darüber unterhalten muss. Das meinst du? Naja, also wenn da ein Antrag irgendwo eingereicht wird, also wir brauchen uns jetzt ja, glaube ich, nicht über Baurechtsnutzungsverordnung unterhalten oder ähnliches. Nee, ich meine jetzt nur, also sag mir, wenn Ja. ich dich falsch verstehe, einfach also nur, wie ich das denke, dass man halt also darüber, dass man auch Demonstrationen abhält und diverse Sachen macht, um halt auszudrücken, dass man nicht möchte, dass in, weiß ich nicht, irgendeiner Nachbarschaft jetzt eine Moschee errichtet wird oder eine Moschee, die es irgendwie gibt, irgendwas angebaut kriegt, noch hier dieses, wie heißt das, Dach da und so ein Zeug. Minaret. Ja, genau. Die Rakete. Ja, genau. Also das sind die Sachen, über die man sich politisch unterhält, weil die Aussage, die du vorhin getroffen hast, klang so ein bisschen nach, es darf keine Moscheen in Deutschland geben. Und deswegen wollte ich das nur mal fragen, wie du das jetzt meintest. Ja, also es bleibt ja der Fall, dass Moscheen in der Regel ein öffentliches Interesse mit sich bringen. So, und Ja, tun eure Bürogebäude auch. Ich egal, habe egal, das egal. Gerade mal schnell nachgesehen. Man kann als Privatperson nicht einfach ein Grundstück kaufen und dann dort eine Moschee öffnen. Man braucht Genehmigungen Ach amtlich. ja. Genau. Also geht nicht einfach. Nur mal Ja, schnell gut, reingeworfen. Man kann ich aber kann als. jetzt, ich kann wahrscheinlich jetzt auch in meiner Wohnung hier irgendwie sagen, ich lade jetzt fünf Moslems ein und die können dann ihr Freitagsgebet oder so hier machen. Also das kann mir ja letztendlich niemand vorschreiben. Ja, also das Man kann sind. aber auch auf einem Grundstück, das man gekauft hat, kein Wohngebäude bauen, ohne, also kein Privatgebäude bauen, ohne dass man dafür eine amtliche Absegnung hat. Insofern macht das nicht so einen Unterschied. Ich denke schon, denn eine Moschee ist etwas, was eine, naja, du wirst es dann womöglich erwarten, dass da mindestens 10, 20 Personen einmal im Tag vorbeigesehen und das könnte für die Nachbarschaft etwas belästigend sein. Und daher würden die das wohl ablehnen oder zumindest darüber informiert sein wollen. Okay, Kirchenglocken gehen mir auch auf den Sack, aber ja. Ja, vielleicht Nur stimmt kurz das. Frage und zwar, wer für dich Cem Özdemir, der bezeichnet sich ja selber als Schwabe, der isst Brezeln, Maultaschen und ist selber Atheist und sagt, dass das deutsche Grundgesetz super ist. Ist das ein Cem Özdemir ein Paradebeispiel für einen Migranten als identitäres Erfolgserlebnis? Also, das ist halt, wie gesagt, letztendlich immer eine Einzelfallentscheidung. Also, angesichts der Politik, die Cem Özdemir hat und sonst die Politik, die er vertritt, würde ich ihn da jetzt nicht als Paradebeispiel nennen. Aber Aber er als ja, er Person. ich verstehe, wo der Punkt ist. Letztendlich, ja, gibt es sowas wie Cem Özdemir, wo wir auch ganz klar sagen, dass es da eine Assimilierung oder eine Integration erkennbar ist. Aber nichtsdestotrotz ist auch hier ja wieder eine Tendenz erkennbar. Und die Tendenz, die wir sehen, ist, dass die Integrationspolitik der Bundesrepublik seit 60 Jahren, seitdem sie existiert, vollständig gescheitert ist. So, das geht ja gar nicht, weil wir haben ja Leute wie Cem Özdemir und auch einen Haufen andere muslimische Leute, die sich sehr wohl integriert haben und sehr wohl irgendwie in unserer Gesellschaft Erfolg gehabt haben. Das ja, aber die Integrationspolitik ist ja nicht der Einzelne, der es geschafft hat. Ja, wie ja, denn aber es sonst? Geht um den Einzelnen. Naja, aber die Integrationspolitik, das ist ja ein Aspekt, der halt statistisch erfassbar ist, der halt eine Empirie aufweist. Und in dieser Empirie und in dieser Statistik also ist du halt würdest in der Tendenz ist dort erkennbar, dass es die Integrationspolitik gescheitert ist. Aber das war doch jetzt überhaupt nicht die Frage. Die Frage war doch Cem Özdemir, nicht Integrationspolitik. Ja, also genau. Die Frage war, ist Cem Özdemir für dich ein ausreichend Deutscher sozusagen? Ja, die habe ich ja beantwortet, die Frage. So, und ich habe daraufhin aber gesagt, dass Cem Özdemir da also für die Kritik oder für unsere politische Position nicht die Maßgabe ist, sondern ja. Eben die Gesamtintegrationspolitik. Okay, du stimmst mit seiner Politik nicht überein. Auch. Ja, mit Cem Özdemirs Politik ist da in der Hinsicht gar nicht die Frage, sondern Cem Özdemir als Person selbst. So, gut. Und da wurden jetzt Kriterien aufgezählt, die halt eine Assimilation oder eine Integration als erfolgreich erscheinen lassen. So, das heißt ja nicht, dass wir sagen, dass Integration oder Assimilation und die Maßgabe einer Leitkultur gänzlich ausgeschlossen sind. Aber in der Summe, in der Tendenz, in der Statistik, in der Empirie ist eben deutlich, dass die Integrationspolitik der Bundesrepublik seit 60 Jahren eine Geschichte der Scheitern ist, mit vereinzelten Ausnahmen. Also das ist ja in Statistiken gehen ja, sind ja dazu da, um Tendenzen nachzuvollziehen und eben nicht die Ausreißer oder die Einzelfälle irgendwie gänzlich einhaken wollen. Wir hatten eine europäische Studie von 2015, wo man untersucht hat, wie denn die fundamentalistischen Tendenzen in den muslimischen Gemeinschaften innerhalb von Europa sind. Man hat damals Frankreich, Deutschland, England, Niederlande, Dänemark, glaube Belgien und noch zwei, drei weitere Länder aus Europa genommen und hat dann eine Studie gemacht. Und da hat man gesehen, dass generell die Integration mit Muslimen in die Gesellschaft, dass das sehr, sehr holprig ist und das vorsichtig aus. Ja, aber ich frage mich. 40% waren fundamentalistische Tendenzen zu erkennen, aber in Deutschland waren es nur 30%. Also eigentlich, also im europäischen Vergleich ist eigentlich Deutschland da eigentlich ziemlich gut sogar. Also. Aber ich würde die Frage auch ehrlich gesagt nochmal binär stellen. Cem Özdemir, deutsch genug, ja oder nein? Reicht er dir von seiner Identität als Deutscher? Ist er ist stolzer Schwabe, sagt er ja. Ja, da kann ich nicht, also wirklich kann ich nicht genau beurteilen, ob ich da jetzt das so auf diesem binären Code, also unabhängig davon, binäre Fragen sind sowieso komische Fragen, weil man sie halt nicht binär beantworten kann. Ah, ist der Himmel blau? Ja, hey, natürlich, aber das ist ja halt keine Frage, mit der wir uns hier, glaube ich, auseinandersetzen. Ja, okay, aber was es ist halt immer ein bisschen schwer, also ich verstehe einerseits schon den Anspruch, so eine Identität zu haben, also nur mal zu meiner Person, meine Eltern sind Albaner, ich bin hier geboren, aufgewachsen, bin aus meiner Religion ausgetreten und sehe mich schon als Deutscher, ist ja klar, weil ich bin hier geboren, aufgewachsen, wenn du mir das Grundgesetz hinlegst, dann sage ich, daran sollte die Bevölkerung hier leben, ja, dass alle gleich behandelt werden, alle respektiert werden und bla bla bla. Jetzt bin ich, sage ich mal, bin ich ein identitärer Erfolg in deinen Augen? Ja, natürlich, aber also um das jetzt einmal kurz klarzustellen. Also wir sagen natürlich, dass es nicht gänzlich ausgeschlossen ist, dass es eine Integration oder Assimilation in einer Kultur, einem Volk oder einem Staat geben kann. Ja, also das ist durchaus möglich. Nichtsdestotrotz ist eben erkennbar anhand von Statistiken, von politischen Prozessen, dass wir sehen, dass nach und nach sich Parallelgesellschaften herausbilden, dass wir in gewissen Staaten in Europa Tendenzen einer sogenannten Islamisierung sich zeitigen und dass unter einer Bedingung der jetzigen Masseneinwanderung eben eine Integrationspolitik gar nicht möglich sein kann, weil sich eben diese Parallelgesellschaften, die sich bereits herausgebildet haben, auch potenzieren durch Masseneinwanderung und da eben dann eine wirkliche Assimilations- und Integrationspolitik gar nicht möglich ist. Das heißt ja aber nicht, dass es automatisch gar nicht möglich sein soll. Aber es muss halt unter dem Primat stehen, dass es halt eine Leitkultur von unserer Seite aus gibt. Das ist ein Bekenntnis natürlich zu dem, was der rechtsstaatliche Rahmen auszeichnet und eben auch eine allgemeine Identifikation mit dem, was halt die deutsche Identität irgendwo auszeichnet. So, das heißt, es ist nicht gänzlich ausgeschlossen, deswegen ist ja Identität auch nichts Starres, sondern kann sich ja auch selbst immer wieder erneuern. Aber in der jetzigen Summe und so, wo wir auch, wenn wir von dem Begriff Integration sprechen, bedeutet der Integration auch in diesem Definitionssinne, dass sich halt eine Minderheit in eine Mehrheit integriert. So, wir sehen jetzt aber ganz mathematisch die Folge der Masseneinwanderung und der Immigration, dass die vormalige Minderheit in wenigen Jahrzehnten zur Mehrheit wird. So, und dann eben nicht mehr von einer Integration in dem eigentlichen Definitionssinne zu sprechen ist. Das ist der entscheidende Punkt, aber nicht der einzelne, wo halt diese Integrations- und Assimilationspolitik gelungen ist, weil die Tendenz eigentlich noch dahin führt gerade, dass sie noch weiter scheitern wird. Achso, darf ich nur mal fragen? Ich wollte eigentlich eher fragen, das war jetzt nicht irgendwie eine Kritik, dass gibt es Ausnahmen oder sowas. Meine Frage wäre eher so, wer sagt denn, welche Identität das ist und was diese ausmacht? Weißt du, welche Definition dahinter steckt? Zum Beispiel, wenn du halt irgendwie sagst, wir haben christliche Werte irgendwie hier. Das hört sich für mich ein bisschen an, wie wenn Feministen sagen, Feminismus ist Gleichberechtigung und wir haben das Monopol zu diesen Werten. Weil nur weil ich sage, töte keinen anderen, ist das ja nicht automatisch ein christlicher Wert. Oder dass man armen Leuten helfen soll, das ist ja auch kein Monopol für islamische Werte. Naja, weil zum Beispiel Ersteres kommt ja ganz klar aus den christlichen Geboten. Also das ist im Mord war doch auch schon lange vor dem Christentum eine geächtete Sache. Du hast in jeder. Naja, aber wo sich das zivilisatorisch überhaupt erst verfestigt hat, war eben auch ganz klar mit das Christentum gewesen. Nee, die Römer haben die 12 Tafelgesetze gemacht und die hatten da noch nichts mit den Christen am Hut und das. Unsere juristische Geschichte basiert auf den Römern und nicht auf den Christen. Aber ich würde gerne zu dem Wertebegriff. Aber es bleibt ja trotzdem, dass sich dies halt eben darin manifestiert hat, eben, dass gewisse moralische Grundwerte, unabhängig davon, ob man sie heute nun noch mit dem Christentum identifiziert oder gleichsetzt oder in eine Verbindung bringt, ja nichtsdestotrotz auch eine christliche Tradition mit sich gebracht haben. Na, die Christen haben sich das angeeignet, da schrammst du ganz knapp an einem Steckenpferd von mir vorbei. Da pisst du übrigens auch den... 1500 Jahre christliche Kulturgeschichte haben halt nichtsdestotrotz ihren Wert beibehalten und auch ihren Einfluss noch in der heutigen Situation überleben, weil sie alle anderen gnadenlos weggemobbt haben und ihre Tempel platt gemacht haben, um daraus Kirchen zu machen. Nee, Moment mal, das ist schon so. Und denkst du bei den Germanen... So, aber das hat ja nichts mit der eigentlichen christlichen Botschaft zu tun. Ja, natürlich nicht. Ja, wie viele Sachen nicht. Also deswegen finde ich christlich halt auch einen sehr anrüchigen Wert, um da irgendwas drauf aufzustellen, weil christlich bedeutet halt auch die gesamte Geschichte inklusive 30-jährigen Krieg und inklusive Judenhass und inklusive dem ganzen anderen Kram. Also würdest du zum Beispiel Luther für einen guten Mann halten, auch wenn du weißt, was er über Juden gesagt hat? Ja, okay, aber steht ja in der Bibel nicht drin, dass du Juden hassen sollst. Weißt du, wie ich meine? Also das hat ja nichts mit der eigentlichen Botschaft zu tun. Also das ist ja immer wieder der komische Vorwurf, dass halt das Christentum automatisch gleichgesetzt wird mit Hexenverbrennung, mit mit Judenhass etc. und so. Ja, so aber, wie die Antifa mit Steine werfen und Autos anzünden. Das kommt halt davon, wenn man sowas macht. Das ist halt ein bisschen... Ja, aber die linke Gewalt ist ja halt auch schon in der sozialistischen und kommunistischen Ideologie... Ich wollte dich zu diesem Wertebegriff überhaupt etwas mal fragen. Und zwar, wenn man von Werte spricht, sei es jetzt, ob nun diese Werte, wie du sagst, aus dem christlichen Raum sind, aus dem römisch-christlichen, aus dem lateinisch-christlichen, aus dem protestantisch-christlichen oder aus jetzt dem hellenischen, lateinischen Kulturkreis kommen. Ich wollte wissen... ob jetzt in dieser Begriff der Werte, der moralischen Wertvorstellungen oder Wertvorstellungen einer Gesellschaft, ob der für dich zu Identität, regionaler Identität oder kultureller Identität oder wie du es auch immer formulieren möchtest, gebunden ist oder ob du denkst, dass diese Werte identitätübergreifend sind, sprich auf mehrere kulturelle Ebenen zugreifen und Autorität haben sollten. Mhm. Naja, also Grundwerte, die wir hier zum Beispiel haben, halt, dass Frauen eine Gleichberechtigung zum Mann haben, auch wenn das nicht automatisch eine Gleichheit immer ist, wie es beispielsweise Feministinnen behaupten, oder eben das Recht auf Leben, dass dies in gewissen anderen Kulturräumen eben nicht gilt. Ja, also in Saudi-Arabien oder so wird eben diese Das ist mir klar, das ist mir klar. Mir ist klar, ja, dass kulturelle Werte, wie zum Beispiel die aus Saudi-Arabien oder aus Äthiopien und so weiter und so fort, nicht unbedingt mit unseren vereinbar sind. Aber die Frage ist jetzt, ob jetzt nun unsere Werte aus jetzt dem Christentum oder dem hellenisch-lateinischen Kulturkreis kommen oder dem protestantischen Christentum, sind unsere Werte an uns gebunden oder sind die übergreifend? Sprich, sollten wir unsere Werte auch auf die anwenden, die nicht aus unserem Kulturkreis kommen, und sollten wir verlangen, dass unsere Werte universell gültig sind? Nee, also wir haben als Identitäre Bewegung eine ganz klare Kritik am Universalismus. Dieser Universalismus bezeichnet eben diese große westliche Mission, dass man die Menschenrechte, Demokratie, die Werte, die uns halt irgendwie kennzeichnen, die halt unsere Identität auch hier in Europa und unsere Geschichte geprägt haben, dass diese eine universelle Gültigkeit beanspruchen könnten und auch auf andere Kulturen und Länder anwendbar sein sollten. Aber ich glaube, das ist die große Illusion, die wir uns heutzutage machen, dass dass es überhaupt etwas Universelles gibt, weil die Welt, die Geschichte, die Völker, die Kulturen, die Religionen sind immer in ihrer Geschichte partikular organisiert gewesen und haben sich halt einen eigenen Wert gegeben. Und das ist dieser Begriff, den wir mit Ethnopluralismus verstehen, dass wir ein Recht darauf ansehen, unsere eigene Identität zu erhalten und auch zu verteidigen, dass wir dieses Recht aber genauso jedem anderen Volk und jeder anderen Kultur auch zusprechen. Ja, und, aber unsere gesellschaftlichen Werte haben ihren Ursprung nicht im Multikulturalismus, der in den 1970ern geboren wurde. Unsere kulturellen Werte, unsere politischen Werte, unsere gesellschaftlichen Werte haben ihren Ursprung im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert. Und wenn ich mal fragen darf, wenn unsere Werte jetzt nicht universell sind, sprich sie greifen nicht grenzübergreifend ein und zu, dann was sind sie dann überhaupt wert und mit was ersetzt du sie dann? Also die Werte, also man muss ja dahingehend auch sehen, dass zum Beispiel die Werte, die jetzt im 18. und 19. Jahrhundert irgendwie eine Maßgeblichkeit hatten, oder ich erwarte ja schon gleich den Punkt, dass ich mich zum Christentum hier versuche, eine Verteidiger aufzuspielen und dann aber gleichzeitig den Universalismus kritisieren möchte. Aber um das den Wind gleich aus den Segeln zu nehmen, natürlich dieser Bereich und auch die kritischen Aspekte dazu. Also wir sagen ja nicht, dass Identität, die man selber hat, automatisch nur einseitig immer in einem positiven Verhältnis steht, sondern dass man ja auch geschichtliche Aspekte in einen negativen Kontext setzen muss. Ja, also wir haben ja dann auch eben Zeit des Nationalsozialismus oder auch im 19. Jahrhundert gewisse ideengeschichtliche Aspekte des Nationalismus, wo eben auch eine universelle Mission sozusagen vorausgesetzt wurde und gepredigt wurde, ja, im deutschen Wesen soll die Welt genesen, etc. Und da muss dann eben auch der Kritikpunkt angesetzt werden. Und ich glaube eben, dass sich Werte, beziehungsweise dass das in früheren Zeiten auch eine Illusion gewesen ist und dass Werte immer partikular organisiert sind. Ja? Also es gibt halt ein Wertegerüst einer partikularen Gemeinschaft, dem Volk, der Kultur, der Nation. Und diese sind halt verteilt auf ganz viele unterschiedliche Ebenen. Ja, also wir sehen das ja zum Beispiel auf einer ganz simplen Basis in der Marketingforschung. Ja, also große internationale Konzerne versuchen ihre Werbung, ihre Produkte schon ganz anders auszurichten. In den einen Ländern wird dann die Farbe Rot in der Produktwerbung mehr propagiert, weil dort die Leute mehr darauf anspringen, in den anderen Ländern wieder auf Blau, weil das halt da eine ganz andere kulturelle Bedeutung hat. Und somit sind wir halt in verschiedenen unterschiedlichen Kulturen ganz unterschiedliche Wertebasen und Gerüste. Aber was haben bevorzugte Farben mit Werten zu tun? Nee, das hat damit, das war ein Beispiel gewesen. Ja, aber diese Voraussetzung, die du da stellst, dass wenn einfach manche Werte einfach in anderen kulturellen Kreisen nicht gelten, bedeutet das nicht gleichzeitig auch, dass wir uns dadurch ein Recht geben mit anderen, deren Werte wir womöglich als minderwertig sehen oder deren Werte wir als weniger, wie soll ich sagen, modern oder rückgeblieben sehen, einfach auch schlechter umgehen können? Nee, also das ist halt die Dialektik, mit der man mit der man Umgangsmodus finden muss. Und wenn wir halt sehen, dass es in anderen Ländern eben nicht diesen modernisierten Fortschritt gibt, dem es dann nicht eben gewisse liberale Tendenzen gibt, dass es dann nicht eben ein gleiches europäisches Grundwertesystem gibt, wie wir es hier kennen, und auch einen Umgang innerhalb der Gesellschaft. Das ist ein Umgangsmodus, mit dem muss man klarkommen, und man sieht eben, das ist ja die Lösung oder die Konklusion daraus, dass alle universalistischen Ideologien, die eben versucht haben, ihr Wertegerüst zu expandieren, zu exportieren auf andere Werte und Kulturen, dass das meistens nur noch Schlimmeres bewirkt hat, als zuvor der Ist-Zustand gewesen ist. So, wir können natürlich eine Haltung dazu entwickeln, ja, und auch eine Bewertung davon stattfinden lassen. Aber nichtsdestotrotz darf diese Bewertung halt nicht dazu führen, dass man aus so einer überheblichen Belehrungsposition heraus dort auf diese Länder schaut. Welche negativen Effekte hat die Verbreitung der Demokratie in der Welt gehabt? Afghanistan, Irak, Südkorea, also Japan, Thailand, Südafrika, Russland, Namibia. Na, Russland funktioniert nicht unbedingt. Brasilien, Argentinien. Da hat es eigentlich ziemlich gut funktioniert in den letzten Jahren. Wurde in diesen aufgezählten Ländern die Demokratie jetzt von außen exportiert? Oder nicht unbedingt. Aber man kann zum Beispiel sagen, dass in Südafrika ist das Grundwertesystem, die haben hier keine Verfassung, die haben auch kein Grundgesetz, ist aufgebaut auf dem englischen Modell des Parlamentarismus. Dort wurde es exportiert. Und die mehrheitliche weiße Bevölkerung ist auch nicht englischer Abstammung, sondern niederländisch. Und die haben da, also die Mehrheit der weißen Bevölkerung, nicht, dass die Bevölkerung mehrheitlich weiß ist. Und sie haben dennoch dieses anglikanische parlamentarische System übernommen. Ja, ich möchte auch nochmal auf mein Steckenpferd zurückkommen. Du hast am Anfang die Germanen genannt und dann haben wir kurz über die Römer gesprochen. Und dann sagst du, es ist noch nie gut ausgegangen, wenn so eine Nation oder was auch immer, ein Konstrukt halt seine Werte auf andere ausgedehnt hat. Aber dann hatten wir ja auch eben, dass unser juristisches System auf den Römern basiert. Also scheint da doch eine Erfolgsgeschichte gelaufen zu sein. Und auch die Germanen sind ja auch nach dem Limes und nach der Besetzung durch die Römer nicht das Gleiche gewesen. Also du pickst dir die schönsten Sachen raus. Nee. Ja, du sagst, die Germanen hier und so, aber du ignorierst dann, dass genau diese Germanen unter so einem multikulturellen Einfluss gestanden haben und dadurch erst das geworden sind, was man später als das Heilige Römische Reich deutscher Nation bezeichnet hat. Also. Du bist da schon, ich finde, du wieselst ganz schön durch die Gegend. Du beantwortest jede zweite Frage mit, das kann man auf zwei Weisen sehen oder das kann ich nicht so genau sagen oder... Also ich zitiere hier mal jemanden anonym, ja, du könntest in jeder politischen Partei in Deutschland wahrscheinlich Karriere machen. Also ich finde das wenig substanziell. Also nochmal, ich habe vorhin die Germanen aufgezählt, ohne da eine Bewertung vorzunehmen. So, warum heißt es denn automatisch, wenn ich die Germanen mit zur deutschen Identität rechne, automatisch, dass ich das römische Recht ablehne? Nein, da bin ich ganz speziell darauf eingegangen, dass du gesagt hast, es kann nicht gut gehen, wenn man Werte exportiert. Und ich sehe die Germanen als ein Musterbeispiel dafür an, wie man sich zivilisieren lassen kann, praktisch. Nicht umsonst haben die Germanen links des Rheins viel besser gelebt als die rechts des Rheins. Die haben Eicheln gesammelt und die anderen haben Wein getrunken. Ja, also... Vielleicht ist dann die Pauschalisierung nicht ganz richtig, dass es immer schlecht gewesen ist, aber in genau den Fällen, das meine ich. Deswegen wollte ich dich jetzt auch darauf festnageln. Ich möchte nicht, dass du weiter irgendwie diese, also ich kann dir das nicht verbieten, aber ich finde nicht, dass dich das in ein gutes Licht stellt, wenn du den Fragen versuchst auszuweichen und dann nicht heiß und nicht kalt und die lauwarmen spuckt da nur mal aus. Es werden aber auch manchmal so ein paar Strohmänner hier aufgestellt. Also in der Hinsicht. Dann bezeichne sie doch als Strohmänner. Also da musst du das auch sagen. Dann ja, also wenn ich halt sage, dass der Universalismus abgelehnt, von der Identitärbewegung abgelehnt wird und dann als Beispiele aber kommt, auch dass wir dann darunter vielleicht verstehen würden, dass die Demokratie auf der weltweiten Ebene vielleicht keine gute Idee wäre, aber hauptsächlich dann Länder aufgezählt werden, die halt aus einem internen Impuls ja sich die Demokratie selbst gegeben haben. Also wir können ja jetzt nicht sagen, wenn sich einzelne Länder jetzt aus dem internen Impuls sich selbst ein demokratisches Grundwertesystem geben und dies halt auch mit eingefügt ist in dieses geschichtliche Narrativ, was dann daraus folgte, dass dann Demokratie generell gar nicht für die geeignet wäre. So, und dahingehend muss ja der Aspekt dann stattfinden, dass wir damit nicht automatisch durch eine Universalismusablehnung eine generelle Kritik daran anführen, dass alle Werte, die wir haben, dann die anderen gar nicht haben dürfen. Ja, ist aber nicht wirklich ein Strohmann, weil da werden einfach nur zwei Aussagen von dir gegeneinander ausgespielt. Nämlich einmal deine Aussage, dass Kultur relativ ist und dass du das halt nicht, dass du nicht absolut sagen willst, oh, hier ist ein kultureller Aspekt, der ist besser, hier ist was, das ist schlechter. Und dass du dann auf der anderen Seite sagst, okay, es wird halt nicht nur aufgezählt, dass nur welche aufgezählt, wo sich Demokratie von selbst gebildet hat, dass du auf der anderen Seite sagst, immer, wenn das exportiert wird. Und da du immer gesagt hast, braucht man nur ein Gegenbeispiel. Gut, das ist die Pauschalisierung, aber die Tendenz bleibt ja gegeben. Ja, aber dann kannst du nicht immer sagen. Ja, aber das ist jetzt Kleinigkeit. Da muss man halt einfach didaktisch drauf achten. Du hast ja, habe ich ganz kurz nicht verstanden, diesen Universalismus, ich weiß nicht, ob du diesen Weltethos kennst, zufällig, diesen Kosmopolitanismus. Also du hast ja auch Weltbürgertum dazu gesagt. Ja. Und dieser Weltethos, das ist, glaube ich, von diesem Theologen Hans Küng etabliert worden, der halt gesagt hat, erstmal aus einer theologischen Perspektive, christlichen theologischen Perspektive, dass die Menschen doch, weil sie Menschen sind, alle Menschen ja gleich sind, weiß man auch aus der Evolution, dass die schon irgendwie intrinsische Werte in sich haben. Und da gibt es ja ganz berühmtes Beispiel, wenn man zum Beispiel die goldene Regel nimmt, egal ob es bei Kant ist oder auch im Buddhismus, sogar im Islam gibt es das. Also was du willst, was dir, wie heißt der Spruch? Keine Ahnung, aber wisst ihr, was ich meine. Tu nicht anderen, was du nicht willst, dass sie dir tun. Jetzt hast du vorhin, und da hast du auch gerade ein bisschen angeschlossen, mit dieser Farbensache, dass Kultur sich schon ändern kann. Aber ich verstehe da nicht ganz, wo du die Abgrenzung machst. Weil für mich ist irgendwie, habe ich das bei dir jetzt didaktisch so rausgehört, dass du sagst, es gibt starke Unterschiede aufgrund Kultur, bla und so weiter. Glaubst du nicht, dass wenn du die Grenze schon darstellst, dass du dann mehr spaltest als einigst? Also das Farbending war in erster Linie erstmal ein Beispiel gewesen, was der Spontanität. Ja, ich verstehe, was du damit gemeint hast. Das ist okay. Genau. Wo die Grenze da direkt aufgemacht wird, das ist fragwürdig. Das Entscheidende ist, dass wir heute überhaupt gar nicht mehr diese Grenze haben. Also diese Grenze wird ja vollständig verwischt und verschoben. Also dass wir eben den Aspekt, dass Identität überhaupt gar nicht mehr eine Konstante innerhalb der Gesellschaften ist, das ist ja der entscheidende Aspekt. Und darüber hinaus an diese Grenzen zu ziehen, also für mich bleibt die entscheidende Grenze, das ist eben ein ganz klares Bekenntnis zum Rechtssystem, was hier Gültigkeit beansprucht, geben muss und eben zu den moralischen Grundwerten, die halt unter anderem auch, um nochmal den Trigger anzusetzen, aus einer christlich-abendländischen Identität heraus entspringen. Okay. Daniel, ich hätte dann auch noch so eine Beobachtung, die ich angestellt habe. Meine erste Frage an dich ist, die identitäre Bewegung möchte ja die deutsche Identität, egal wie man das definiert, wahren, richtig? Ja. Und unser Grundgesetz hier in Deutschland ist so ziemlich nicht identitär, wie auch immer. Also die einzige Begründung oder Bedingung ist, dass du einen deutschen Pass hast. Aber das ist ja nicht wirklich eine Identität. Du bist ja nur Staatsbürger. Ja, wäre es dann nicht, und hier ist halt meine Frage, ja, würdest du, wenn man dir das Grundgesetz zum Ergänzen geben könnte, ja, würdet ihr als identitäre Bewegung so weit gehen und sagen, dass wir die deutsche Identität im Grundgesetz verankern möchten? Für sie eine Leitkultur. Würdet ihr das machen wollen? Ja, also ich bin sogar der Auffassung, dass sogar im Artikel 116 ja sogar ein identitärer Aspekt mit drin steht im deutschen Grundgesetz, also was halt den Erhalt und den Bestand des deutschen Staatsvolkes angeht, wo es halt auch mehrere verfassungsrechtliche Urteile gab, die halt dann auch die Verfassungsidentität des Grundgesetzes weiterinterpretiert haben und dort auch kulturelle Werte mit drin waren. Ja, also genau, die Frage kurz zu beantworten, bevor mir noch mehr vorgeworfen, dass ich im Politikersprech zu sehr bin. Ja, also wir haben da auch eine ganz klare Forderung, dass wir den Begriff der Leitkultur, den müsste man natürlich dann noch weitergehend ausführen, auch ja, verfassungsrechtlich muss der verankert werden. Gut, dann frage ich noch mal ein bisschen präziser nach. Du hast es schon gut beantwortet, aber ich meinte das eher wirklich auf, dass man Identität, die deutsche Identität auf eine höhere Priorität setzen würde. Würdest du zum Beispiel einstimmen, wenn ich sage, Meinungsfreiheit ist erlaubt für Deutsche? Oder das Recht auf Unversehrtheit ist erlaubt für Deutsche? Oder ist das schon etwas, wo man sagen würde, das ist etwas, was jetzt nicht wirklich in eurem Interesse liegt? Ja, aber die Meinungsfreiheit für Deutsche, das ist ja banal, aber das gilt ja auch genauso für alle anderen. Also das Grundgesetz ist ja jetzt, also selbst für die, die hier leben und keinen Identifikationswert oder keinen Identifikationsaspekt mit der rein verfassungsrechtlichen Ebene haben, dass die ja trotzdem auch eine Meinungsfreiheit innehaben. Also aber nichtsdestotrotz würde ich der Auffassung zustimmen, dass halt ein Grundgesetz oder ein Verfassungspamphlet noch nicht ausreichend ist, um wirklich eine Identität vollumfassend zu beschreiben. Was nicht heißt, dass dieses Grundgesetz per se dadurch kein Teil dieser Identität wäre. Also hättest du schon so ein Gefühl dafür, dass Identität gut ist, aber im Maße? Also wir streiten hier im Endeffekt nur darum, wie das Maß gesetzt werden soll für Identität, sagen wir, in der Gesellschaft, im Land, im Grundgesetz. Also das versuche ich nochmal zu erklären. Identität ist nicht gut oder schlecht. Also Identität ist ja aus unserer Auffassung etwas, was da ist, ja, was eine Bindung aufweist, was einen sozialisiert hat, was halt dieses geschichtliche Narrativ auszeichnet, wo wir halt unsere verschiedenen sozialen Kristallisationspunkte haben. So, und da muss man dann einen Umgangsmodus zu finden. Und nach Möglichkeit, sagen wir dann auch als eine politische Forderung, müssen wir in unserem jetzigen Zeitgeist wieder ein positives Verhältnis zu unserer Identität schaffen, was aber nicht ausschließt, dass die negativen Aspekte damit nicht inbegriffen sind. Und genau, das ist da halt der Anker gesetzt werden muss. Wenn du also sagst im ersten Spruch, dass Identität weder positiv noch negativ ist, dann jedoch weitergehst und sagst, dass es positive Anwendungen von Identität gibt als auch negative und man möchte die negativen natürlich weniger vertreten haben, ist das ja dann trotzdem so etwas, was ja dann schon demnach zustimmt und sagt, es gibt negative Aspekte davon, also kann es sich negativ entwickeln? Ja, das eine ist eine Feststellung, dass es halt Identität gibt, ohne qualitative Bewertung, ob negativ oder positive Aspekte. Und das andere ist dann eben die politische Forderung, die wir nach außen tragen, dass wir eben positiven Aspekte näher herausstellen wollen, weil wir eben derzeit eine zeitgeistliche Tendenz erkennen, in dem unsere Identitätsaspekte entweder per se als negativ herausgestellt werden und schrittweise eben auch vollständig dekonstruiert. Okay, gut, verstehe. Jetzt sind nur positive Aspekte ja positiv inhärent, also in sich selbst positiv. Ja, da stellt sich mir wirklich dann die Frage, sollten da Werte nicht wie in so einem griechischen Forum sozusagen auf eigenen Beinen stehen? Und wenn sie Fehler haben, dann gehören diese verbessert und falls nötig dann angepasst. Und falls nötig verändert sich dann auch eine Identität demnach. Demnach ist ja dann die endgültige Frage, die ich dir halt wirklich stellen möchte, dann bin ich auch leise. Ist, wie würdest du die zwei Elemente priorisieren? Das erste ist, dass man eine Weiterentwicklung in der Gesellschaft hat und eine Beseitigung von negativen Aspekten. Ja? Und der zweite Punkt ist, dass man eine Identität hat mit ihren Vor- und Nachteilen. Und meine Frage ist jetzt im Endeffekt, wie würdest du die zwei, sagen wir, in Reihe stecken? Also was stellst du auf höher, was stellst du weniger hoch? Die deutsche Identität mit allen ihren Fehlern oder die Beseitigung von Fehlern, was dann dazu führt, dass sich die Identität verändert? Also da ganz klar der zweite Aspekt, die deutsche Identität auch mit ihren Fehlern. Und dann darüber hinaus, dann eben der Aspekt, der ist in der politischen Ebene, dass man eben auch die positiven Aspekte dort thematisiert. Aber nichtsdestotrotz muss eben auch für eine identitätspolitische Wende auch die Fehler dieses Identitätskonstrukts ganz klar mit benannt werden. Aber das ist ja doch ein Widerspruch. Du kannst unmöglich beides haben. Du kannst nicht die Fehler beseitigen, wenn die Fehler schon Teil der Identität sind, ohne die Identität demnach als Resultat verändert zu haben. Naja, die Fehler bleiben ja bestehen. Es geht ja nur um einen Kommunikationsmodus, wie du ihn halt in der politischen Öffentlichkeit transportierst. Aber du möchtest ja die Fehler beseitigen. Nee, ich möchte die Fehler nicht beseitigen. Aber ich möchte die positiven Aspekte dieser Identität halt in der politischen Öffentlichkeit mehr thematisieren, aber nichtsdestotrotz bleiben ja die negativen Aspekte beibehalten. Also die sind ja nicht abgeschüttelt. Okay, verstehe. Okay, gut. Danke. Ich hatte noch eine entspanntere Frage. Das ist alles sehr hochgestochen formuliert. Wenn ihr Aktion macht mit der identitären Bewegung, wie, keine Ahnung, Plakate anmalen oder aufs Brandenburger Tor hochklettern, wie bereitet ihr euch da drauf vor? Habt ihr da irgendwie so, keine Ahnung, so ein Sommercamp oder so? Weil ich kenne es halt von Attac, die haben da so Aktionsakademien, da gehst halt hin, da trinkst dann abends Bier am Lagerfeuer und tust halt tagsüber Schilder bemalen und dir dann angucken, dass dann, keine Ahnung, auf der Demo, dass die Polizei nicht rummeckert, weil das transparent zu lang ist und auch, wie du richtig klettern tust und so, dass dann keiner runterfällt. Und habt ihr da auch sowas Ähnliches irgendwie oder? Naja, es gibt schon mit. Naja, wir haben einmal im Jahr in Frankreich ein großes Camp von verschiedenen Identitären aus ganz Europa, die dort ankommen, wo wir unter anderem über eine Woche natürlich auch solche Sachen trainieren und üben oder auch in der Theorie und Praxis dann miteinander verknüpfen in der Übung. Aber in erster Linie ist die Vorbereitung immer, ja, in den Gruppen vereinzelt, beziehungsweise wir sprechen uns vorher ab, planen natürlich dann auch die Aktion darüber hinaus, wie ja zum Beispiel Brandenburger Tor war Google Earth unser bester Freund gewesen. Und ja, aber man lernt halt damit, indem man anfängt, überhaupt da was zu machen. Und das, was bei uns halt immer das Entscheidende ist, wir kalkulieren bei jeder unserer Aktionen auch immer das Scheitern mit ein, um danach nicht so eine krasse Demoralisierung der Leute zu haben. Ja, klar. Und noch was, das ist vielleicht irgendwie Detailfrage oder so. Also hat gar nicht so viel mit dem Stream zu tun. Kennst du Alexander Dugin? Hast du schon mal was von dem gelesen oder sagt er dir nicht? Ja. Kennst du? Ja, der hatte ja damals die vierte politische Theorie gemacht, die halt auch bei uns in unseren Zirkeln, also bei der Identitärbewegung viel zirkuliert ist. Und ja, also da eigentlich den entscheidenden Aspekt für die große Erklärung des 20. Jahrhunderts und die Aufgabe für das 21. Jahrhundert für eine identitäre Bewegung geliefert hat, dass eben die drei universalistischen Ideologien, die er halt dann als Liberalismus, als Kommunismus und Nationalsozialismus, Faschismus identifiziert, dass diese ja eben gescheitert sind oder dass sich der Liberalismus da im Endeffekt durchgesetzt hat und dass es jetzt eben sowas wie eine vierte politische Theorie braucht, die aber Dugin selber auch gar nicht in vollen Zügen irgendwie konstruiert hat oder irgendwie vereinzelt detailliert beschrieben, sondern da halt eine Aufgabe hat. Ja, er bemüht sich da ja eher so um eine Kritik und sagt, da muss man mal noch länger nachdenken. Aber ihr also... Ja, also Dugin wird bei uns gelesen, aber sehr, sehr kritisch auch betrachtet von vielen Leuten. Ja, klar. Jetzt aber mal Butter bei die Fische. Wenn die Identitären das entscheiden könnten, du hast zum Beispiel einen Artikel geschrieben, da kam der Begriff Reconquista im Titel vor. Wenn ihr das entscheiden könntet, wie würdet ihr das denn, wer müsste denn Deutschland verlassen? Müsste jemand Deutschland verlassen? Oder wie stellt ihr euch das vor, dass ihr diese, du sprichst von dieser demografischen Bedrohung, um die aufzuhalten, müsstest du ja irgendwie dafür sorgen, dass es weniger Muslime in Deutschland werden. Wie stellt ihr euch das vor? Remigration oder? Na, das ist ja der Begriff, den wir dafür geprägt haben. Ja, ja, also kommen dann Busse und holen die Leute ab oder wie? Nee, also zunächst einmal das Allerwichtigste ist für uns, dass überhaupt jetzt gerade auch im Zuge der Masseneinwanderung überhaupt die geltenden Gesetze im Asylrechtssinne angewendet werden. Also das ja, halt das hält genau. Ja die demografische Entwicklung nicht auf. Also wenn die so existiert, wie du behauptet, dann ist das, was im letzten Jahr dazu gekommen ist, ja eher ein Tropfen auf einen heißen Stein. Naja, also das heißt ja, also Remigration heißt ja nicht automatisch, dass es dazu ein proaktives Handeln des Staates braucht, sondern wir halt auch eine Tendenz haben, dass es gerade in den letzten Jahren über 30.000 bis 40.000 Auswanderer zum Beispiel in die Türkei gab oder auch in viele andere arabische Länder, sondern dass ein Staat, das eben nicht irgendwie gewalttätig oder durch ein Zwangssystem aufbauen muss, sondern eben auch einen Anreiz dazu schaffen kann, indem eben zum Beispiel in den Heimatländern dort auch auf einer außenpolitischen Ebene Strukturen geschaffen werden, die halt dort wieder ein lebenswertes Leben auch ermöglichen und dann die Leute wieder in ihre Heimatländer zurück wollen. Ja, du kannst es natürlich nicht auf alle Leute anwenden und deswegen ist es ist da eben auch eine Differenzierung vorzunehmen und man kann das nicht genau quantifizieren, aber letztendlich ist ja Remigration auch eine demografische Tendenz, die halt diese Leute, die hier bereits leben und die nicht integrationswillig sind, auch zum Teil ja selbst eine Sehnsucht haben, danach in ihre Heimat zurückzukehren. Ja, aber da trifft sich halt das eine mit dem anderen nicht. Also wenn du von so einer demografischen Bedrohung ausgehst, dann müsstest du ja irgendwann zu Zwangsmitteln greifen, um die aufzuhalten. Also stell dir mal vor, es bricht jetzt noch ein großer Krieg, also ein richtiger Kriege, stellt man sich vor, Türkei und Israel geraten aneinander oder so. Wie viele Flüchtlinge gibt es dann aus dem Mittleren Osten? Und nach unserem Asyl, und das hast du ja eben auch gesagt, wer verfolgt ist und vor Krieg flieht und so, der sollte aufgenommen werden. Also da, also ich verstehe nicht ganz, wo ihr da eure Ansprüche oder Wünsche und die Realität übereinbringen wollt, ohne jemanden zu zwingen, das Land zu verlassen. Naja, also wenn irgendwo ein Krieg ausbricht und noch mehr Flüchtlinge kommen, dann ist der Zwang, den wir da anwenden müssen, ist einfach eine Grenzpolitik. Also die hat ja noch nichts mit dem Remigrations. Ja, aber das ändert ja, also wenn jemand aus dem Kriegsgebiet kommt, ist er bei uns asylrechtsberechtigt. Das hast du ja auch gesagt. Das ist einfach so. Also da, und das möchte ich auch ungern ändern, weil das würde dem Missbrauch von solchen Gesetzen halt auch Tür und Tor öffnen, genau wie es der jetzige nicht kontrollierte Zustand tut, da gebe ich dir recht. Aber ich glaube insgesamt nicht, dass du ohne Zwang und halt auch, wenn du den Begriff Reconquista benutzt, den du auch falsch benutzt, weil du ihn im Endeffekt so tust, als wäre das proaktiv von den Spaniern gewesen, aber die Wiedereroberung von Spanien hat eher daran gelegen, dass sich die Muslime untereinander so lange geschlagen haben, bis die zerstrittenen Spanier sie überwältigen konnten. Also das ist nochmal eine ganz andere Gemengelage, als wir sie jetzt hier haben. Wenn du von Reconquista sprichst, ist das für mich aber schon proaktives Vorgehen. Ja, Reconquista ist eigentlich eher in einem ziemlich anderen Kontext genannt, das ist halt nur die historische Analogie, aber wenn wir heute von einer Reconquista sprechen, dann ist es eher eine kulturelle Rückeroberung, die halt auch noch viele andere Aspekte mit einbezieht, jetzt beispielsweise die kulturellen Räume, die heute eher linksliberal dominiert sind. Aber nochmal, um zu dem Punkt zu kommen, was das Asylrecht angeht und wenn jetzt noch ein großer Krieg irgendwo ausbricht und immer mehr Leute kommen, das will ich noch kurz abhaken, dass ja dahingehend auch Verordnungen herrschen, dass halt Leute eher in den sicheren Drittstaat einwandern sollen und nicht hier das Asylrecht direkt in Anspruch nehmen. Und dahingehend ja auch eine Debatte stattfinden muss, dass das Asylrecht damals zu einer Zeit geschaffen wurde, als 2 Milliarden Menschen auf dem Planeten gelebt haben und wir heute nah an der 8-Milliarden-Grenze bald kratzen werden und davon ein Großteil bald ja, Asylrechts, also nach den jetzigen Standards asylrechtsfähig ist in Deutschland. Und da muss eine Debatte stattfinden. Aber um zu dem Aspekt Remigration nochmal zurückzukommen, sagen wir eben, dass du das proaktive Handeln, das musst du natürlich dann in der Hinsicht anwenden, weil wer hier illegal eingewandert ist, und das sind über 60-70% der jeweiligen Eingewanderten hier nach Deutschland. Und darüber hinaus... Woher nimmst du die Zahlen? Woher nimmst du die Zahlen? Aus dem BAMF, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Und da steht, also, oder nicht zulässige Asylanten oder was? Ich kann die Zahlen bestätigen. Ich kann die Zahlen bestätigen. Da steht zumindest, dass es da keine. Es gehen die offiziellen Stellen sogar davon aus, dass es mehr als 70% sind. Ja. Okay. So, und da muss dann eben das zunächst einmal angewendet werden und darüber hinaus dann eben Maßnahmen, die dann eben diese Remigrationstendenz eben auch in die Heimatländer der jeweiligen Leute wieder zurückführt. Und darüber kann man dann eben noch streiten, ob man dann, sag ich mal, Leute, die dann straffällig geworden sind oder mehrfach auch im Kriminalitätssinne in Erscheinung getreten sind, dass man da eben auch Abschiebetendenzen mit aufbaut. Und somit ist dann, also die Franzosen, das wird jetzt bald veröffentlicht, die Franzosen von unserer Seite aus, die haben jetzt so einen 30-Forderungskatalog verfasst über die Remigration. Den habe ich jetzt noch nicht zur Hand. Aber da vielleicht so als kleine weiterbildende Lektüre, wer des Französischen mächtig ist, werden wir vielleicht auch noch in Deutschland übersetzen, wo dann dieser 30-Punkte-Forderungsplan zur Remigration auch eingesetzt wurde, ohne dass da irgendwelche rein gewalttätigen Maßnahmen oder so von Seiten staatlicher Stellen notwendig ist. Ja, Chris hatte noch was. Ja, ich wollte gerade zu dem, was du gerade eben gesagt hast, du meintest, die kulturellen Räume, die eher linksliberal dominiert sind, die würden sich, wären auch zum Zurückerobern gedacht. Was meinst du damit genau? Naja, also ganz praktisch zum Beispiel in einer Aktion einmal beschrieben, wir waren im Sommer letzten Jahres bei einer Podiumsveranstaltung von Augstein und Margot Käßmann und haben dort eben mit Plakaten, wo unter anderem ein Heuchler drauf stand, unseren Protest gegen die beiden Protagonisten dort zum Ausdruck gebracht, wo sie sich auch über die Islamisierung unterhalten haben. Und das sind ja zum Beispiel die Räume, wo halt die Linke heutzutage so eine Wohlfühlzone mit sich bringt. Und wir sagen eben ganz klar, es gibt keinen Anspruch darauf, dass irgendwelche kulturellen Räume, ob es nun das Theater ist, ob es die Bildsprache ist, ob es die Begriffe sind, die irgendwie den Diskurs dominieren, dass diese halt nicht rein von linker Seite dominiert sein müssen, sondern dass wir halt auch als Patrioten, als Konservative, als Identitäre dort auch unseren Anspruch geltend machen. Und ich glaube, das patriotische Lager war in den letzten Jahren viel zu zaghaft gewesen und viel zu schüchtern. Und wir wollen da eben auch schon einen avantgardistischen Anspruch haben, dass wir diese Räume halt tatsächlich wieder zurückerobern. Also das Erobern ist in dem Fall jetzt in Anführungsstrichen gemeint, also dass ihr überhaupt euch äußert auch in diesen Räumen. Ja, also wir wollen halt das in dem Diskurs, der halt gerade gesellschaftlich unserer Auffassung nach eher von links dominiert ist, dass dort eben auch patriotische Themen zirkuliert werden können, dass die halt auch einen legitimen Stellenwert haben. Das findet derzeit nicht statt, weil patriotische Themen gänzlich als verachtenswert, dämonisiert etc. behandelt werden und es keine tatsächliche Diskussion mehr gibt, sondern es halt einfach so eine Pathologisierung des politischen Feindes ist. Und wir sagen eben, dass es da auch diskursiven Raum geben muss, der für Patrioten offen ist. Also meinst du das jetzt in den Künsten? Oder in den Safe Space? Das sind unterschiedliche Sachen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es irgendwie in dem Theater, also es muss jetzt irgendwie angeordnet drei Theaterstellen geben, die von Identitären besetzt sind. Ich sehe das einfach so, dass es eine Normalisierung des Diskurses mittelfristig geben muss und dass halt auch unsere Begrifflichkeiten, unsere Debatten und unsere politischen Positionierungen dort behandelt werden müssen und dass wir da halt auch eben wahrgenommen und ernst genommen werden. Ja gut, aber die Margot Käßmann, die würde dir ja sicherlich in vielen Punkten recht geben, was das Christentum angeht. Weiß ich nicht genau. Also Margot Käßmann hat da eine sehr eigenwillige Interpretation. Also wenn die evangelische Kirche, die 2014, glaube ich, war das gewesen, sogar in Niedersachsen vereinzelt für muslimische Moscheen und so dort Spendengelder sammelt, das ist für mich schon sehr, sehr fragwürdig, wo man dann noch für sich seinen selbstbewussten Anspruch sieht. Ja, aber was die Identität des Christentums angeht, also dass es halt eben eine Wertebasis ist, die es quasi ohne Christentum so nicht gegeben hätte oder so. Und da muss man ja auch mal wissen, gerade in Deutschland ist ja die Entwicklung des Christentums von Ort zu Ort sehr unterschiedlich. Also zum Beispiel in Norddeutschland ist das Christentum ja quasi mit dem Schwert eingeführt worden über die Franzosen. Und wiederum in Bayern ist es angenommen worden. So. Und ja, also in Norddeutschland auch, da gibt es schon Unterschiede. Als katholisch. Ja, und das eher dann später dann halt, aber auch das ist halt ortsmäßig total verschieden. Also zum Beispiel in Niedersachsen, also ich wohne halt in Niedersachsen, und da sind die Katholiken aus allen möglichen Städten halt eben weg und dann hast du sowas wie Hildesheim, wo die Leute erzkatholisch sind. Ne? Das gibt's da auch. Naja, na klar, ja. Aber diese Diversität und so, die hat man auch innerhalb einer Kultur und eines Volkes. Ja, gerade in Deutschland ist sehr gesplittert. Das ist ja auch eines der letzten Länder in Europa, die irgendwie so zusammengekommen sind, so unter einem Ding irgendwie. Ne? Also so die wörtlichen Unterschiede, die man in Deutschland teilweise hat, gibt es in anderen Ländern viel weniger, in anderen europäischen Ländern. Ja, aber es gibt ja heute im Christentum auch so viele Perversionen. Also ich nehme mir auch immer so diesen komischen Widerspruch, den das Christentum hat, und auch vor allem Margot Käßmann und so die evangelische Kirche vertreten, diese Nächstenliebe, die dann immer so als Maschinengewehr angeführt wird, um dann sämtliche Kritik an der Flüchtlingswelle und an der Einwanderung irgendwo im Keim zu ersticken. Aber der Nächstenliebe eben bedeutet, dass es eben die ganze Welt umfasst. Also wer ist denn mein Fernster? Ja, und jetzt mal eine Antithese gesprochen. Also das ist halt auch ziemlich komisch, wie das denn argumentiert wird. Irgendwie nicht ganz falsch, aber irgendwie auch ein bisschen komisch. Weil eigentlich, ich meine, im Prinzip, wenn man jetzt so sagt, so ja, Religion, und da hat sich einer irgendwie das ganze Universum irgendwie ausgedacht, dann kann man ja dann wieder sagen, so ja, was ist, dann ist da auch eigentlich jeder, der auf dieser kleinen Murmel hier rumkurft, so ziemlich schon mal Nächster, oder nicht? Ja, und das ist halt komisch. Also dann ist halt dieser Begriff Nächstenliebe wertlos. Also dann braucht man ihn nicht verwenden, wenn er nicht sich auf auch wirklich den Nächsten bezieht, der halt irgendwo in der könnte man ja auch ohne weiteres, weil du ja schon sagst, so es fängt an mit Rostock, dann kommt Deutschland, dann kommt Europa und dann machst du halt den Cut. Normalerweise könnte man ja auch ohne weiteres sagen, so ja, und dann kommt halt der ganze Rest irgendwie. Ich meine, heutzutage, du kannst ja auf deinem Smartphone, kannst du dich ja unterhalten mit Leuten, die in Australien sind oder sonst wo sofort. Oder wir können uns jetzt hier wie einen Stream holen, der auf der anderen Seite vom Erdball irgendwie haust. Insofern ist, erleben wir da, glaube ich, erst so den Anfang von zumindest diesem geistigen Verschmelzung der Welt, also die bisher stattfinden durch das Internet, dass wir, wie es ja jetzt schon häufig ist, über Englisch halt, alle möglichen Leute sprechen Englisch, haben es auch teilweise einfach dadurch gelernt, dass sie halt einfach die Medien irgendwie konsumieren, wo das ja ziemliche Vormachtstellung hat. Aber glaubst du, das Internet wird da sämtliche kulturellen Tradierungen und Aspekte, die halt prägend sind, für die Leute auflösen können und dieses gewissen Grad auf jeden Fall. Also halt eben so weit, dass man irgendwelche Witze sich erzählt, die nur Sinn machen in einer Sprache, die man eigentlich sonst nicht spricht, oder irgendwelche Leute kennt, die man normalerweise nie kennengelernt hätte, die ganz woanders wohnen. Also prinzipiell, ich meine, das ist ja bei uns in unserem Twitter-Account, wenn ich mir da überlege, was davon jetzt speziell, also die ganzen Sachen, die man sich so schreibt gegenseitig, oder wir hier, die Weltraumaffen, wohnen ja auch alle in unterschiedlichen Regionen von Deutschland zumindest. Und das sind ja alles, also wie viel davon jetzt wirklich irgendwie geroutet ist in irgendwas, was ich normalerweise mitgekriegt hätte, wenn ich jetzt nur eingesperrt wäre in meinen quasi mein Raum, den ich jetzt physisch erreichen kann, mal eben. Mhm. Das ist sehr wenig dabei eigentlich. Und ich würde gerne wissen, warum gehst du davon aus, dass sobald etwas kulturell übergreifend oder übergrenzend hinausgeht in Sachen jetzt Kommunikation oder Werte oder sonst sowas, dass das automatisch mit dem Zusammenbruch der Werte zu Hause zusammenhängt? Inwiefern meinst du das? Also du sprichst über derartige interkulturelle Interaktion, als würde eine Voraussetzung derer sein, dass die eigene Kultur zusammenbricht. Nicht zwangsläufig. Also kulturelle Interaktionen mit anderen, anderen Kulturen sind ja per se nichts Schlechtes. Ja, also es geht ja um in erster Linie darum, dass es halt eine gemeinsame räumliche Nähe gibt, die dann eben ja auch den gesamten Wertealltag und den Lebensalltag irgendwo bestimmt und es da eben faktisch gesehen zu den Konflikten kommt, die Was meinst du mit gemeinsamer Räumlichkeit? Was meinst du damit? Ja, Räumlichkeit im Sinne, dass halt wirklich das reale Leben stattfindet innerhalb eines Volkes oder einer Nation, wo sie untereinander leben. Also, dass es abgegrenzt ist. Also sprich, keinerlei Gemische oder so weiter und so fort. Naja, also die Interaktion, jetzt sage ich mal, wie wir das Beispiel hatten mit dem Internet, diese Kommunikation, die ist ja, die findet ja nicht, also das ist ja eine Freiwilligkeit, der ich mich unterziehe. Ja? Also ich kann halt freiwillig entscheiden, ob ich jetzt mit jemandem aus China, aus Australien oder Brasilien kommunizieren möchte, aber wenn ich halt innerhalb einer Gesellschaft, ja, oder im öffentlichen Raum mit jemandem leben muss, dann ist es halt eben nicht der sozusagen Freiwilligkeit untergeordnet, sondern dann bin ich dazu gewissermaßen gezwungen. So, und da kann ich zwar trotzdem gezwungen bleiben, aber da habe ich wenigstens meine Einflusssphäre, wo ich halt auch politisch kommunizieren kann, wo ich halt eine politische Öffentlichkeit mir aufbauen kann und wo ich auch, ja, einen gewissen Protest ausdrücken kann, wenn mir da was nicht passt. Ja, und wo halt eine demokratische Debatte stattfindet. Aber im Raum des Internets und der Internetkommunikation ist das halt alles auf Freiwilligkeit berufen. Ja, also ich kann halt jetzt gleich mein DSL-Router vom Netzstecker ziehen und dann kann ich mit der ganzen globalisierten Welt Schluss machen. Ja, also für heute Abend zumindest. Ja, das ist alles richtig, aber was hat das mit Identität zu tun, ist halt wahrscheinlich eher das Ding. Das bezog sich auf die Debatte, die wir beide geführt haben da eben gerade. Da will ich auch kurz einsteigen. Ich bin gerade auf der Webseite der Identitären Bewegung bei Forderung. Moment, ich muss einmal kurz meinen Strom einstecken hier und einen Schluck trinken. Darf ich das kurz machen? Ne? Ja, ja, klar. Nein! Aber nur regionales Wasser. Hirschquell. Also ich sag mal, eine Pause hat er sich redlich verdient. Ihr habt ihn ja jetzt schon anderthalb Stunden relativ stark eingeheizt. Ja, also das ist ja auch 1 versus 8 sozusagen. Ja, eben. Ich wollte es gerade sagen, also da haben sich schon einige beschwert und behaupten, das wäre jetzt hier irgendwie der Versuch, einen Identitären auseinanderzunehmen. Also das ist es nicht. Alles, was ihr hört, das ist einfach der Verlauf des Gespräches gewesen. Wir sind halt viele Menschen hier mit der... Wenn ihr wollt, kann ich den Invite gerne auf Poll posten. Ist auch wesentlich interessanter für mich, also wenn da mal ein bisschen Feuer kommt, weil ich habe sonst immer mit vielen anderen Journalisten so von etablierten Medien zu tun. Und da ist es meistens so, dass man sich die Fragen, man weiß schon, was für Fragen kommen und kann sich die halt schon einfach nur runterrattern und abspielen. Ja, klar, weil ich habe auch, als ich das erste Mal über euch recherchiert habe, da habe ich musste ich erst so denken, ihr werdet schon so als neue SS-Division dargestellt oder sowas, weißt du? Also, ja, natürlich, klar, die Braunhemden. Es ist schon sehr komisch, aber ich muss halt ehrlich sagen, da gibt es so, wirklich so eine Sache, die ich nicht verstehe. Mhm. Ich bin jetzt auf der Webseite von euch bei Forderungen. Da steht zum einen Verteidigung des eigenen, eine offene Debatte über die Remigration, bla bla bla und so weiter. Und ich frage mich, und das hat der Chris auch angesprochen, und ich meine, das ist ja für mich vielleicht, keine Ahnung, ein bisschen leuchtender, weil ich ja sozusagen ausländische Eltern in Anführungsstrichen habe, aber hier geboren, aufgewachsen bin, mich als hier Lebender fühle. Wieso in Anführungsstrichen? Aber ich verstehe nicht, warum sichere Grenzen, was hat das jetzt mit Identität hinreichend zu tun? Ich meine, das ist ja nicht mal eine notwendigerweise Verbindung. Du hast ja zum Beispiel vorhin diese Linksliberalen, was auch immer das Liberalen da zu suchen hat, ich sag mal, diese politisch korrekten linken Medien benannt, die kritisieren wir ja auch die ganze Zeit. Und wir sind ja auch für teilweise Sachen, für die du einstehst. Nur habe ich jetzt das Gefühl, dass du da irgendwie oder durch eure Bewegung sagt, okay, das alles sind wichtige Themen und Islamisierung ist scheiße und sowas. Ich meine, das findet, glaube ich, jeder scheiße. Und dann bringt ihr noch so hinterm Rücken noch dieses Ding hier, ethnokulturelle Identität hervor. Woher, ich verstehe gar nicht, warum ihr da überhaupt diese Verbindung drin habt. Ich kann gegen Islamismus sein, ich kann gegen Islamisierung sein, gegen diesen Austausch und bla bla bla. Was ist es mit dieser Identität? Vor allem, weil ich kann mit meinem Nachbarn weniger gemeinsam haben, ja, der hier geboren, aufgewachsen hat, wie mit dir, einem Rostocker zum Beispiel, wie ich als Schwabe. Und ich check gar nicht, warum, was bringt mir dann diese Identitätssache? Das ist für mich einfach nur so, das fühlt sich toll an und Identität ist da was Schönes, finde ich auch gut. Zahlt es meine Rechnung am Ende des Monats? Ja, finde ich auch gut. Und dann habe ich teilweise auch, verstehe ich auch nicht, wenn bei, da steht zum Beispiel Verteidigung des eigenen. Wir wollen, dass sich jeder offen und ehrlich zu seiner eigenen Kultur und Tradition bekennen kann, ohne dabei Ausgrenzung oder Diskriminierung erfahren zu müssen. Ich habe nie in meinem ganzen Leben irgendwie annähernd gesehen, dass wenn jemand sich dafür ausspricht, der dafür diskriminiert wurde, außer an der Uni zum Beispiel, wenn du da bei so ganz krassen linken Vollidioten da irgendwie unterwegs bist. Also warum hast, was hat Identität mit Anti-Islamisierung und sowas zu tun? Das ist doch einfach nur, wenn du einfach nur für die Grundrechte unserer Nation einstehst, für unsere Werte, das ist doch schon die Identität. Also, ja, das check ich. Genau, das gehört ja auch klassisch dazu, ne? Also das leugnen wir ja auch gar nicht, dass dies halt mit dazugehört. Aber den Punkt, den wir derzeit sehen, ist, dass einfach das mit der Islamisierung wir sozusagen eine Hyperidentität haben, ja? Eine Hyperidentität, mit der wir konfrontiert werden. Es ist ja nicht so, dass der Islam irgendwie genauso degeneriert, so dekadent, so dekonstruiert schon wäre, sondern im Islam halt eine ziemlich krasse Identifikation mit der Religion, mit dem, was halt diesen kulturellen Kontext auszeichnet, schon stattfindet. So, und mit diesem werden wir aktuell durch die Kausalität aus Masseneinwanderung, aus der vernachlässigten Grenzpolitik konfrontiert und dadurch werden wir halt auch mit unserer Identität, die wir haben, konfrontiert. Und wir sehen aber eben den Punkt, dass das nicht daran liegt, dass unsere Identität dagegen keine Antithese zum Islam irgendwo formulieren könnte, sondern dass unsere Identität einfach schon so weit dekonstruiert ist, dass es ja keinen Unterschied mehr macht, zumindest für Linke, für Politiker, dass diese Identität irgendwie einen Wert hätte, also dass sie halt beliebig austauschbar ist. Ja, es ist sozusagen egal, ob ich jetzt mich als Moslem morgen bezeichne, dass ich mich als Deutscher bezeichne, etc. Und da sehen wir eben sozusagen, um da so einen militärischen Duktus, die Verteidigungslinie auch. Ja, also wir müssen halt es schaffen, dass unsere Identität durch diese Verteidigung des eigenen und durch dieses offene und selbstbewusste Bekenntnis eben so selbstbewusst ist, dass sie halt nicht sich einfach unterdrücken lässt durch diese Islamisierung. Weil die Islamisierung, das steht ja nicht im luftleeren Raum. Also wir sehen eben den Punkt, dass es halt unsere eigene Schwäche ist und nicht die Stärke des Islams, mit der wir konfrontiert werden. Und die Stärke des Islams, die wird man sozusagen nicht aufhalten können. Da habe ich eine Frage zu. Am Anfang des Gesprächs meintest du, dass eine solche Art von der Gefahr, also die Begründung für die identitäre Bewegung, ist halt, dass die deutsche Identität so in Gefahr schwebt und man möchte das gerne verhindern, so gut es möglich ist. Richtig soweit? Soweit kann ich folgen, ja. Okay, gut. Da gab es aber historisch direkt in Deutschland hier schon so eine Stelle, also so in der Geschichte halt, an der man auch an so einer Ebene war. Und das war der Punkt nach dem Ersten Weltkrieg, als Deutschland dann wirklich quasi, Deutschland hat halt verloren und wurde aufgeteilt, so dass man dann gerne wirklich so eine Identität haben wollte. Man wollte seine eigene Kultur wiederherstellen, so wirklich das Deutsche sozusagen wiederherstellen, ja. Und interessanterweise habe ich auch erst halt neulich halt rausgefunden, bevor dieser Nationalsozialismus wirklich so dieser Hitlerismus wurde, gab es den Strasserismus, der da sich sehr stark mit den Forderungen, die er hat, sich mit euch deckt. Und deswegen will will ich fragen, ob du diese Korrelation da auch so bestätigen könntest. Und wenn ja, inwiefern sich eure Bewegung wirklich wie der Strasserismus dann ausrichtet. Hm? Ja, jetzt hast du, aber du hast mich doch auch geblockt. Was du übrigens gar nicht hättest machen müssen. Ja, hör an euch. Du hattest mich aufgeblockt. Soll ich die Frage noch beantworten? Ja, bitte. Alles klar. Also das ist der Punkt, den finde ich ganz interessant, mit dem wir uns auch auseinandergesetzt haben. Das ist ja eigentlich war ja mit einer dieser Auslöser gewesen. Also die Französische Revolution einige positive Aspekte mitgebracht, um das halt gleich mit zu betonen, auch im Sinne dieser teilweise Säkularisierung. Aber letztendlich hinzu kommt, dass halt dadurch auch verschiedene Bindungen, Traditionen, dass halt eine Orientierung, irgendwo eine Identifikation verloren gegangen ist und dass darüber dann eben verschiedene ideologische Ansätze, in dem Fall eben der Kommunismus, als aber auch der Nationalsozialismus, versucht haben, eine Antwort darauf zu finden. Aber in ihrer Grundstruktur eben auch universalistisch gewesen sind, indem sie eben eine allgemeingültige Wahrheit für sich propagiert haben. Ja? Und das war eben Nationalsozialismus, eben dieser Aspekt, dass irgendwie die arische Rasse einen Auserwähltheitsstatus hätte und dass es halt sich alles Geschichte und alles Menschliche, alles Subjektive nur auf den Biologismus reduzieren lässt und auch erklären lässt. So, und dahingehend ist dann der Nationalsozialismus als aber auch der Kommunismus gleich wieder auch in so einer universalistischen Spirale gelandet, wo sie dann eben, die Folgen sind uns ja soweit alle bekannt. Und ich glaube aber, dass da haben wir als identitäre Bewegung auch viel schon theoretische Debatten darüber geführt, dass dieser Fehler eben nicht gemacht werden darf. Deswegen haben wir eben uns viel auseinandergesetzt mit den universalistischen Theorien des 19. und des 20. Jahrhunderts und leiten eben daraus ab, dass wir eben nicht Identität auf ein rein ideologisches Dogma reduzieren können, auf eine Lehre, die sich irgendwie zusammenfassen lässt oder in so eine Bibel strukturieren lässt, sondern dass Identität muss so erkannt und so gedeutet und so festgestellt werden, wie sie ist, ja, wie sie geschichtlich irgendwo gewachsen ist, wie sie sich darstellt, wie sie evident ist innerhalb der Gesellschaft und der Kultur und nicht eben auf ein utopisches Weltziel, auf ein Ideal, was sich eingrenzen lässt auf einen dogmatischen Rahmen, wie es eben die universalistischen Theorien des 20. Jahrhunderts waren. Natürlich, ja, also das verstehe ich auch. Aber der Strasserismus ist eben... Verstehe dich ganz schlecht gerade. Achso, meinst du so akustisch, also so leise oder? Ja, ich glaube, es war gerade der Kurzverbindungsabbruch ein bisschen, aber du kannst weiter, ja. Okay, jetzt geht's wieder. Gut, also genau, das hatte ja der Strasserismus ja auch so formuliert gehabt, wenn ich dazu auch mal die Parallele ziehen dürfte, dass sie ja sich wirklich nur darum kümmern möchten, nicht weiter zu expandieren, sondern einfach nur eine Identität aufzubauen und diese wahren zu können, die geschichtlich halt entstanden ist. Ja? Und daran selbst finde ich persönlich auch nichts auszusetzen. Das Problem, was ich jedoch damit sehe, ist, dass Strasserismus ja untergegangen ist, weil der Hitlerismus sozusagen dann dass Hitler halt buchstäblich angeordnet hat, die Strasser-Brüder zu ermorden und somit dann seine Opposition auch schon angefangen hat, intern in der Partei in derselben Richtung schon auszurotten. Meine Frage ist dann halt wirklich, ob ihr nicht als identitäre Bewegung dann, falls sowas passieren sollte, dass es einen stärkeren Schwung nach rechts gibt, ihr dann aber sozusagen damit auch quasi mitverantwortlich seid. Würdet ihr da die Verantwortung zu übernehmen und tragen und sagen, ja, es ist wahrscheinlich so, dass wir vielen Leuten den Zugang erst zur rechten Szene wirklich, sagen wir, warm gemacht haben. Zumindest das. Ich sage nicht, dass ihr dafür verantwortlich seid, wenn andere Leute was tun. Ich sage nur, dass diese Parallele von Strasserismus, Hitlerismus sich eventuell mit euch und wirklich einer rechteren Partei, einer autoritäreren rechteren Partei korrelieren könnte. Also... Ich glaube, dass die identitäre Bewegung, also wir sind ja ganz bewusst keine Partei. Ja? Unsere Mitglieder sind auch nicht bewusst irgendwie engagiert in irgendwelchen anderen Parteien, in anderen politischen Bewegungen noch, sondern wir bleiben bewusst außerparlamentarisch. Und das Ziel ist ja nach wie vor, dass wir außerparlamentarisch agieren und dort eben versuchen, für Themen und für Inhalte, die wir halt glauben, dass sie wichtig sind in der Gesellschaft, zu sensibilisieren. Identitäre Bewegung will eigentlich nicht irgendein politisches Programm aufstellen, was nachher auch, sag ich mal, verwaltungsinstitutionell 1:1 umgesetzt werden muss. Also ich sage es manchmal schon etwas zynisch, manchmal so ein bisschen, dass Themen umgesetzt werden, dann werden wir die identitäre Bewegung auflösen. So, aber irgendwelche machtpolitischen Optionen innerhalb des Staates oder des Staatswesens malen sich eigentlich unsere Mitglieder nicht aus. Okay, okay, ja, verstehe. Gut, danke. Kennst du Millennial Woes, den YouTuber, den Schottischen von der Alt-Right? Mit dem habe ich mal gesprochen, der hat mir gesagt, er hat kein Interesse an Politik, er möchte die Kultur verändern. Die Kultur seiner Gesellschaft, den kulturellen Fluss seiner Gesellschaft. Ist das etwas, mit dem du dich eventuell identifizieren würdest? Das ist also nicht wirklich politisches Programm, sondern... Das ist eher der Punkt. Also wir sehen uns ja... Wir sehen uns als metapolitisch, ja? Also das, was die Politik sozusagen begründet. Ja? Also ich beschreibe es immer ganz gerne. Es gibt ja die Hardware, wie beim Computer. Das ist sozusagen die Verwaltung, ja? Die Entscheidungsträger, die halt auch wirklich politische Entscheidungen direkt umsetzen, die halt die operativen Prozesse sozusagen ausgestaltet sind. Und dann gibt es eben die Software, wo sich eher die identitäre Bewegung drin vermutet. Eben beispielsweise Begriffe, Bilder, Bildsprache, Kunst, Kultur, das, was eigentlich alles erst die Politik und diese gesellschaftliche Stimmung auszeichnet und auch begründet. Und wir versuchen eben, gesellschaftliche Stimmungen sozusagen auch da zu sensibilisieren, auch Einfluss zu nehmen und nicht eben in der politischen Hardware, die halt die ganzen Verwaltungsinstitutionen antrifft. Ich hätte auch noch eine Frage. Ja, also du hast ja gesehen, du siehst dich da eben nicht eher so in der politischen Ebene. Allerdings, da gab es ja schon, wie soll ich sagen, also gab es schon Gespräche mit der AfD darüber, dass halt die so die IB als so eine Art Jugendorganisation für sich erhebt. Ja? Also ich habe jetzt vorm Stream mal ein bisschen Recherche betrieben und dabei kam dann zum Beispiel raus, dass halt der Freiburger Rechtsanwalt und AfD-Politiker Dubravko Mandic, ich spreche den wahrscheinlich falsch aus, der forderte einen Schulterschluss zwischen AfD und identitärer Bewegung. Also würdet ihr sowas dann eher ablehnen oder habt ihr da Interesse? Also es geht erstmal grundsätzlich darum, dass wir erstmal mit den meisten Leuten reden. Ja? Also es ist ja kein Geheimnis, das ist auf der inhaltlichen Linie und das, was halt auch einzelne politische Forderungen betrifft. Also nur weil wir metapolitisch agieren, heißt es ja nicht, dass wir uns für die Hardware-Politik nicht interessieren und da auch nicht gerne mit anderen sprechen. Aber in erster Linie ist für uns ganz klar die Trennung vollzogen und es gibt auch mit der AfD keine Schnittstellen, die halt organisatorisch oder eine strukturelle Ebene betreffen. Allerdings, und das ist halt nicht das Geheimnis, das sagen wir auch immer wieder, gibt es halt schon auf der inhaltlichen Ebene Gemeinsamkeiten, klar. Ja, aber wo liegt denn dann sozusagen das Endgame der identitären Bewegung? Ich meine, zuerst wart ihr lose organisiert und jetzt seid ihr ein Verein und dann wäre ja der nächste logische Schritt, dass ihr dann vielleicht, dass ihr zum Beispiel euch in eine politische Partei umwandelt oder vielleicht in eine NGO oder sowas in der Art, ja? Ja, als NGO sehen wir uns ja jetzt aktuell. Dann habt ihr diesen Schritt schon getan. Okay, ja, aber versucht ihr auf die Politik auszuüben? Wir sagen es manchmal so ein bisschen läppisch, dass wir so ein bisschen dieses Greenpeace für Patrioten sind. Natürlich. Die Slogan habe ich auch gelesen, aber was bedeutet das eigentlich? Natürlich, also wir wollen mit unseren Aktionen, mit unseren Themen, die wir setzen, wollen wir natürlich, dass dies auch Einfluss nimmt auf die politische Hardware, ja, also auf die Parteien, auf das, was die gesellschaftliche Stimmungslage betrifft, wo dann halt auch letztendlich politische Entscheidungen getroffen werden. Und da wollen wir natürlich auch unsere Wirkkräfte nach außen tragen, klar. Ich hätte auch noch eine Frage. Kennst du die 1%.de? Das ist so irgendwie, ich weiß, ich habe es mir nicht richtig angeguckt, sieht so aus wie gelbe Seiten für Patrioten. So, ich weiß nicht. Sagt ihr das was? Hab ich gesehen, ja. Tragt ihr euch da auch mit ein? Kennt ihr? Ja, klar. Also, 1% ist in erster Linie ein Netzwerk, was halt versucht durch, also die sind etwas älter strukturiert, aber durch Infrastruktur, durch finanzielle Mittel halt Gruppen zu unterstützen, die halt politisch aktiv sind oder halt im Sinne dieser, ja, dieser Themenfelder Einwanderungskritik, Identitätspolitik, Grenzpolitik zu wirken und ja, dort versucht halt 1% zu vernetzen, Infrastruktur zur Verfügung stellen und eben halt auch finanziell zu unterstützen. Okay, und ich hätte noch eins, du meintest Greenpeace für Patrioten. Was ich öfters mal gesehen habe, ist irgendwie so auf Twitter oder so, so ein bisschen so Technologieablehnung, so, weißt du, Neoludismus so nach dem Motto, so, komm, wir gehen raus in den Wald, wir trinken ein Bier und wir lesen ein Buch oder so, wir tun ein bisschen abschalten von der Welt. So, das hatte ich hin und wieder mal in einem Profil einfach auf sozialen Medien von Identitären gesehen. Ist das bei euch so ein bisschen so ein verbreitetes Ding, so einfach so, ja komm, wir brauchen jetzt nicht riesen Wirtschaft haben und Leute, jetzt seid mal ein bisschen, ich weiß nicht, natürlicher. Also, oder es gibt war das nur mein Eindruck. Gibt's vereinzelt, also das halt auch so dieser Lifestyle halt, Tracking und Reisen und halt auch das Naturleben schon bei uns auch verbreitet ist und auch völlig legitim, aber es ist halt natürlich noch keine politische Botschaft, die sich automatisch mit uns ja, zusammenbringen ist. Also ich persönlich kann jetzt für mich persönlich sprechen, mein Ding ist es überhaupt nicht und ich bin auch noch eher der Typ, der dann vom Rechner hängt. Ja. Also was ich noch sagen wollte, wenn du auch Fragen an uns hast, wir haben ja bisher nur an dich immer Fragen gestellt. Also hast du eine Frage an uns? Er ist ja auch ein Gast. Ja, ja eben, wollte ich gerade sagen. Also aber ich hatte vorhin noch gesehen, also ich habe ja alles auf meinem Rechner gerade ausgeschaltet, was irgendwie versuchen könnte, meine Internetverbindung lahmzulegen. Waren denn noch Fragen irgendwie aus den Zuschauern dort gewesen? Irgendwas, was ich noch beantworten könnte? Ich hatte eine Frage von Leonie Simanski, aber die muss ich mir jetzt erstmal wieder raussuchen. Einen kleinen Moment. Ich habe noch eine Frage. Und zwar, das ist jetzt sehr pauschal. Leonie möchte eigentlich nur wissen, was du über den klassischen Liberalismus weißt. Was ich darüber weiß oder was ich darüber denke? Mach beides. Ja, also halt eben, sie fragt, denke ist wichtiger. Also sie hat jetzt nochmal nachgelegt, also sie fragt halt eben, ob klassischer Liberalismus deiner Vorstellung nach in einem identitären Europa Platz hätte. Es ist die Frage, also grundsätzlich haben wir meistens den Liberalismus als eine Ideologie gekennzeichnet, die wir kritisieren und zum Teil auch bekämpfen. Jetzt ist aber die Frage, ob wir jetzt in wirtschaftsliberal unterscheiden oder in ja, ideologisch liberal, weil ich glaube, dass es da irgendwo eine Trennung geben muss und ich glaube, dass der Liberalismus eben versucht, das Individuum zu verabsolutieren, ja, also dass es eben eine rein individualistische Ideologie ist. Das heißt nicht, dass automatisch das Individuum keine Größe wäre oder keine Konstante, die irgendwie eine Gültigkeit beanspruchen könnte, aber man sieht, dass die Folgen aus dem Liberalismus eben sich schon davon entkoppeln, was halt irgendwo kollektive, was halt gemeinschaftliche, was halt soziale Güter anbetrifft, was halt soziale Bindungen anbetrifft und eine kulturelle Verständigung von dem, was halt die Identität betrifft, dass da der Liberalismus schon einiges an verbrannter Erde hinterlassen hat in der Ideengeschichte Europas. Wobei ich auf der wirtschaftlichen Ebene noch eine ganz andere Haltung habe. Naja, und man könnte halt auch sagen, dass das Identitäre und das Nationalistische auch so ein bisschen verbrannte Erde in Europa hinterlassen hat. Also da bin ich wieder an einem Punkt, wo ich denke, das passt nicht zusammen. Ja, nicht nur da. Ich meine, also da brauchen wir ja auch nicht nur den Zweiten Weltkrieg zu nehmen. Da gibt es ja noch mehr Sachen. Napoleon, 30-jähriger Krieg etc. pp. Nationale Interessen haben oftmals nicht so gute Nebeneffekte gehabt. Ja, oder da kann ich von dem meinem Kollegen Herrn Sellner aus Österreich eine vierteilige Serie auf identitäre Generation empfehlen, wo er in vier Teilen den Nationalismus des 19. Jahrhunderts auch einer Fundamentalkritik unterzieht. Also es ist nicht so, dass wir Nationalismus, also den Begriff Nationalismus, den eignen wir uns selbst nicht an, weil eben der schon ein ganz klares ideengeschichtliches Konstrukt ist, welches halt auch diesen Überlegenheitswahn einer Nation und damit letztendlich auch später im Nationalismus einer Rasse begründet hat und damit eben auch ganz klar als universalistisch einzustufen ist. Aber vom Rassenbegriff würdest du dich eher lossagen wollen? Vom Rassebegriff? Ja. Ja, also ich sehe, also es gibt natürlich anthropologische Grundkonstanten und die sich halt auch in verschiedenen menschlichen Rassen natürlich äußern. Aber ich würde die Rasse nicht als die dominante Größe ausmachen, die irgendwie ja, die Menschheitsgeschichte oder das mit die menschliche Identität bestimmt. Also die Kernfrage ist ja nicht, dass, ob du Rasse dann verwerfen würdest, sondern so eher den Begriff von Herrenrasse. Ja, das ist eher das. Also ja, Ethnien, das ist ja eigentlich der richtigere Begriff für Rasse. Aber ja, also Rasse und Ethnie ist halt dasselbe. Die Sache ist einfach nur, ja, Herrenrasse, das siehst du nicht als eine valide Option. Auf keinen Fall. Okay. Also glaube ich nicht. Also ich glaube nicht, dass ich Menschengruppen aufgrund biologistischer Merkmale in verschiedene Qualitätsstufen einteilen lassen. Also da habe ich mal ein geiles Video gesehen, da war ein Schwarzer, der halt Lieder von Mao gesungen hat in einem Video und der war halt so komplett in roter Garde eingekleidet. Ich fand das lustig. Ja. So eine Sache, ja. Aber also um das nochmal auf den Punkt zu bringen, da gibt es ein Gedankenexperiment. Am Beispiel von Japan in dem Fall, könnte man aber auch mit Deutschland machen. Ich mache es jetzt aber mit Japan, weil das für das Experiment besser passt. Was wäre, wenn morgen alle Japaner zeugungsunfähig werden, Männer und Frauen? Kann sich die japanische Kultur noch erhalten? Indem sie halt sagen, okay, wir adoptieren jetzt im großen Stil Kinder und bringen denen unsere Kultur bei. Und in 100 Jahren wird es keinen einzigen Nachfahren von der Japaner geben, aber die japanische Kultur besteht noch. Glaubst du, das ist realistisch? Oder glaubst du, das wäre, das wäre für dich als Kulturalisten quasi, also der sagt, die Kultur ist das Wichtige, also der Erhalt der Kultur ist damit gegeben und deswegen ist das okay. Also ist kein Schaden entstanden. Es ist schwierig, ich würde es... Also ich glaube ja, dass diese ethnische Komponente und diese kulturelle Komponente durchaus ineinander greifen. Ne? Also dass es da schon einen Aspekt gibt. Aber am Ende würde ich mich für dieses Gedankenexperiment wahrscheinlich, also ich denke, dass es scheitern wird. Ich würde dir widersprechen. Ich würde dir da widersprechen und sagen, dass eine Kultur, genau wie eine Identität, ja eigentlich aus einzelnen Ideen besteht. Ja, so könnte man das zusammenfassen, so generalisiert also sagen. Es gibt ja noch ein anderes Gedankenexperiment. Es gibt ja auf der einen Seite, sage ich mal, jetzt auch diese Biologisten, die halt glauben, dass es nur diese ethnische Komponente irgendwo durchschlagend und entscheidend ist. Aber genauso könnte man ja jetzt sagen, man will ein neues Volk konstruieren und sagt eben, ich nehme jetzt alle französischen Menschen, ja, also sagen wir, Frankreich ist ausgelöscht, und ich nehme jetzt irgendwie alle französischen Menschen, die noch irgendwo in alten Kolonien, in Kanada etc. Verteilt sind und packe die zusammen auf ein bestimmtes räumliches Territorium und sage jetzt, das ist ein Volk. So, ist es dann schon ein Volk automatisch nur aufgrund dieser ethnischen Komponente? Es gehören noch andere weitere Aspekte dazu, die dann eben eine Geschichtlichkeit gemeinsam auszeichnen, eine sprachliche Ebene etc. pp. Ja, aber wieder um ein bisschen mal zurückzukommen zu der eigentlich gestellten Frage, wenn man wirklich, so Japaner waren das ja, ne? Wenn man die jetzt ja so nimmt und sagt, hier, ihr habt ja eure eigene Identität und Kultur, aber ihr hört auf, euch fortzupflanzen, dafür ist aber dann halt die Möglichkeit da, dass ihr eure Identität und eure Bräuche und somit die Identität, ja, denn das ist ja Identität und Zugehörigkeit, sind ja die Bräuche, das sind ja diese Sachen, dass ihr Ideen quasi, die euch ausmachen, weitergebt. Demnach ist schon möglich, eine Identität weiterzuführen, selbst wenn die, sagen wir mal, die biologischen Träger dann weg sind. Denn der Grund dafür ist ziemlich simpel. Das geht so ein bisschen in den Bereich von Mimetik, aber es geht halt darum, dass Informationen sich auch wie genetische Informationen als auch sprachliche Informationen gleich verhält. Also sie mutiert, wird übertragen und solange sie wirklich weitergegeben wird, bleibt sie erhalten. Demnach kann kann dann auch zum Beispiel jemand jetzt in Japan sagen, er identifiziert sich als Deutscher, wenn er wirklich dann ja an dieselben Dinge glaubt, wie halt, sagen wir, ein Deutscher, also das, was so die deutsche Kultur ausmacht. Dem würdest du doch zustimmen, oder? In Teilen. Also okay. ich würde dieses Beispiel nicht so absolut teilen, weil ich denke schon, dass halt natürlich sich auch genetische Informationen und die Ethnie als eine gemeinsame Abstammungsgemeinschaft auszeichnet, dass diese halt auch schon identifikationsprägend sind. Aber sie sind eben auch nicht das entscheidende Merkmal, sondern halt nur ein Teilaspekt. Und dass da durchaus auch die Kultur und auch die Weitergabe von diesen einzelnen Aspekten eine Rolle spielt. Okay. Gut, danke. Ich hatte da noch ein anderes, nämlich, also du sagst ja, das ist nicht utopisch, was ihr sagt, aber du findest schon, dass das praktisch global jetzt gesehen am besten wäre, wenn sich jede Kultur darauf konzentriert, dass sie praktisch in ihrer Nation sagt, okay, wir definieren uns jetzt als die wir sind. Und also das würdest du schon sagen, dass das Beste wäre. Ja, also ich warte noch auf die Pointe. Die Frage, also die Frage, die ich dir stellen will, ist, was sagst du in Situationen, wo in einer Nation diese Identitäten kollidieren, wenn man jetzt zum Beispiel Irak nimmt, wo es Kurden gibt, wo es hoffentlich immer noch Juden gibt, wo es Aleviten, Sunniten, Schiiten gibt und die sich alle aufgrund von verschiedenen Identitäten gegenseitig behaken. Ich würde da noch was gerne hinzufügen. Und inwiefern ist die Idee, dass global alle in ihren eigenen Kulturkreisen eingegrenzt leben, auch nicht utopisch? Naja, also nur weil sie in ihren eigenen Kulturkreisen leben, heißt es ja nicht, dass es sowas wie Diplomatie, sowas wie kulturellen Austausch, sowas wie Binnenmigration und vereinzelt in homöopathischen Dosen auch Migration aus anderen Kulturkreisen geben kann. Also ich sehe da drin keinen generellen Widerspruch, dass man einerseits, sag ich mal, seinen partikularen Raum als maßgeblich irgendwo ansieht, ohne dabei andere irgendwo abzuwerten. Und das denke ich, ist jetzt keine gezielte Utopie, sondern das, was ja eigentlich auch immer noch das Reale ist, weil wir denken ja immer noch in Völkern, Nationen, Kulturen, Sprachen und dass dieser Kosmopolitismus, der jetzt also diese große Illusion ist, ja auch noch nicht die Realität in dem Sinne darstellt, aber eigentlich erstmal nur als Tendenz wahrzunehmen ist. Aber diese Tendenz halt aus unserer Sicht nicht sinnvoll ist. Um auf das Irak-Beispiel nochmal zurückzukommen. Also das ist jetzt wirklich nur, was ist so dein spontanes Gefühl, was in der Situation gemacht werden sollte, wenn halt in einer Nation, die ja eigentlich eine gemeinsame Identität haben sollte, solche Identitäten miteinander kollidieren, aufgrund von Ethnien, aufgrund von Religionen und so weiter. Ja. Naja, also im arabischen Raum ist es ja sowieso sehr, sehr scheiße, sag ich mal, gelaufen durch die Kolonialisierung, weil halt die Kolonialherren da einfach irgendwelche willkürlichen Grenzen gezogen haben, die sich mit diesen ethnokulturellen Aspekten überhaupt gar nicht gedeckt haben. Und jetzt halt das alles sich Bahn bricht. Also wenn halt aber so ein Konflikt stattfindet, spontan, wäre es halt nur machbar, da halt wieder eine Grenzziehung zu vollziehen, die sich eben an diesen einzelnen ethnokulturellen Gemeinschaften orientiert. Und dann vielleicht so ein kommunitaristisches Modell wahrscheinlich maßgeblich ist. Also sowas wie nach dem Zweiten Weltkrieg mit Deutschland und Polen passiert ist, dass da halt gesagt wurde, okay, hier ziehen wir jetzt eine Grenze, ihr geht dahin, ihr geht dahin. Wahrscheinlich ist es sowas in der Art, ja, also es ist ja auch nichts Neues, ne? Dass jetzt eben versucht wird, um dann halt solche Konflikte auch einzudämmen, den jeweiligen Volksgruppen ein Territorium zuzusprechen, auf dem sie dann eben leben können, auf dem sie sich dann selbst verwalten können und darüber dann irgendwie vielleicht auch eine internationale Sicherheit zu gewährleisten, durch die UNO zum Beispiel. Und ja, aber das wäre wahrscheinlich der spontane Impuls, der politisch da wahrscheinlich angewendet werden muss. Okay. Ja, also das ist ja ein schweres Thema, egal mit welcher Herangehensweise man da rangeht. Ist ein Grund, warum es halt immer noch nicht gelöst ist. Mhm. Naja, aber das, das ist halt auch so der Punkt, wo ich mir denke, also solche Konflikte, die du ja gesagt hast, die gibt es ja zuhauf, ja, auf der ganzen Welt. Und es bringt ja aber auch nichts, diese Konflikte irgendwo zu leugnen. Also wie es halt von vielen Parteien und von entsprechenden gesellschaftlichen Entscheidungsträgern vollzogen wird. Und da sage ich mir halt, also dass Kultur und Religion auch und Ethnie und alle Identifikationsaspekte, die halt jemanden prägen und auch die ein Kollektiv prägen, eben ganz, ganz, ganz real ist und dass Identität auch mit einer der entscheidenden Fragen des 21. Jahrhunderts immer noch ist und auch noch weiterhin wahrscheinlich bleiben wird, weil sich das halt die Realität, die Konflikte dieser Zeit in Identitätskonflikten ganz oft auch widerspiegeln. Aber Also du siehst. ich möchte da kurz das Beispiel mit zum Beispiel den USA kurz bringen. Dass ja auch da gesagt wird, dass irgendwie warum dieser Kampf zwischen Trump-Anhängern und Trump-Gegnern, der sei irgendwie so sozial motiviert, dass halt irgendwie wie dieses linke Erklärungsmuster versucht, das sind irgendwie die sozial Abgehängten, die alle keine Kohle haben und das Prekariat. Und die anderen sind alles so die großen Weltbürger, die ganz toll gebildet sind und alles für sich verstanden haben. Aber der Punkt ist ja, dass eigentlich dieses Phänomen Trump ja zum anderen auch durch identitätspolitische Aspekte hervorgerufen wurde, indem beispielsweise auch dieses ganze Political Correctness-Zeug die Leute so stark unterdrückt hat und dass da halt auch ein identitätspolitischer Konflikt aufgebrochen ist, den jetzt erstmal Trump für sich entschieden hat, aber der ja weiterhin auch in den nächsten Jahren beibehalten wird. Und das ist halt in vielen, vielen, vielen anderen Ländern genauso. Also du siehst dann den Grund, also beim Beispiel vom Irak, du siehst den Grund für das Problem, was es gibt, nicht in der Identitätshaftigkeit selbst, sondern sagst, das ist historisch bedingt, da können die nichts dafür. Nee, also die Identitätshaftigkeit ist ja zum einen Problem und zum anderen Lösung. Ja, also es ist ja eine Dialektik irgendwo. Aber du kannst diese Identitätshaftigkeit ja den Leuten nicht prinzipiell absprechen oder diesen Kollektiven auch nicht absprechen, dass sie sich halt darauf eben nicht berufen und dann eben diese Konflikte nicht mehr gegeben werden. Also zumindest habe ich noch keinen Ansatz gefunden, wo das irgendwie realistisch umgesetzt werden konnte. Naja, politischer Diskurs läuft meiner Meinung nach am besten dann, wenn du ihn von Identität losmachst. Also zum Beispiel, wenn du dich von links rechts loslöst und sagst, okay, lass uns über einzelne Themen reden und lass uns die so hoch auflösen wie möglich, anstatt zu sagen plus minus, anstatt jetzt im großen Stil binär zu denken. Und ich würde sagen, dass sowas auf einer interpersonellen Ebene, also jetzt im Mittleren Osten, der sunnitische Kioskverkäufer mit dem jüdischen Kioskverkäufer gegenüber, dass das auf einer ähnlichen Ebene läuft. Dass halt, sobald du eine Distanzierung von der eigenen Identität hast, du dich auf sachbezogene, auf spezifische Sachen konzentrieren kannst. Das ist ein Was sehr sagst du guter dazu? Punkt. Also, Aber wenn du zum meistens noch Beispiel nie keine Witze austauschst. Stimme. Ding, wenn du Witze austauschen tust, die dann so die eigene Identität so ein bisschen veräppeln tun, das ist dann immer einfach sozusagen einen Kontakt zu schließen. Wenn jetzt keine Ahnung hast, dann als Deutscher in Amerika in der Bar hockst, ist es einfach, wenn man Witze über sich selber erzählt. Also meintest du das? Also, Ich? ja. Generell bei der Politik ist es halt, dass wir nicht mehr sagen, okay, es gibt die Parteilinie links und es gibt die Parteilinie rechts oder halt etwas höher aufgelöst, was weiß ich, es gibt die grüne Parteilinie, es gibt die SPD, es gibt die CDU, sondern dass man halt sagt, okay, was ist das Thema, was ist meine Meinung zu diesem Thema? Und wie gesagt, auf der interpersonellen Ebene ist es dann halt, dann sehe ich nicht mehr, okay, die Juden oder der andere dann, die Muslime sind die gegenüber den Kiosk betreiben, sondern was weiß ich, mein Bruder Shadi. Aber hat sowas schon mal funktioniert? Weil prinzipiell, also auch in politischen Diskussionen findet ja meistens immer eine Einordnung irgendwo statt. Also oder irgendwie eine Bewertung und ja, eine Klassifizierung der jeweiligen Haltung, wo sie eben zu verordnen sind. Also es gibt dann halt Modelle, ja, die aufgestellt werden in der Identitätsforschung, in der Politikforschung. Und darüber werden dann diese einzelnen Positionen, die in diesem Sachthema diskutiert werden, ja dann wieder trotzdem eine Einordnung hinzugefügt. So, und also ich verstehe deinen Punkt, und aber ich habe halt irgendwie noch kein Verständnis davon, wo man, sag ich mal, das in dieser psychologischen Konfiguration, wo der Mensch halt ist, dass er halt immer was einordnen möchte und immer auch einen Orientierungszusammenhang findet, wo dies ja, schon mal funktioniert hätte. Das auch nur diese sachliche Diskussion zu reduzieren. Du erlebst es ja auch selbst, höchstwahrscheinlich. Also kommt ja viel vor im Moment, dass Immigrationspolitik, dass dann das Totschlagargument ist, ja, das ist einer von diesen Nazis. Da bist du in eine Schublade geschmissen. Natürlich. Und das ist genau, was ich meine. Da passiert halt eine, du nimmst halt nicht die Makro, sondern nimmst das Teleobjektiv. So, nee, andersrum. Ah, nee, Quatsch, wie auch immer. Du siehst halt nicht mehr, okay, hier gibt es dieses eine Thema, sondern du sagst, okay, hier, die haben ein oder zwei Sachen, die sich anrüchig anhören, oder je nachdem, wie das dann argumentiert wird. Ich schmeiß die jetzt gesamt in eine Kiste, die ich ignorieren kann, weil das ist die andere Seite. Würdest du nicht sagen, jetzt, wenn du praktisch, du vertrittst ja quasi eine Interessengruppe, dass du für das bessere Vertreten deiner Interessengruppe, dass es besser wäre, wenn du nicht in eine Schublade gesteckt wirst, sondern dass du sagst, Leute, es wäre besser, ich möchte über das und das und das Thema reden. Können wir bitte einzeln über diese Themen reden? Ja, also das ist ja zum Beispiel das, was wir auch immer fordern, ne? Also dass wir uns halt auch nicht automatisch in diesen Begriff rechts einordnen. Also ich sehe den Begriff rechts gar nicht mal als schlimm an, weil ich damit halt auch, also es gibt halt mit Begriff rechts halt eine gewisse Grundhaltung, eine ideengeschichtliche Geschichte, die generell verwerflich ist, aber halt im heutigen Diskurs ist dieser Begriff halt verbrannt. So, und ja, deswegen bezeichnen wir uns in erster Linie als Patrioten. Also ich verstehe deinen Punkt, dass es halt diese Einordnung nicht zwangsläufig ist, aber ich glaube halt eben, dass ich gesagt habe, dass wir als Menschen so psychologisch konfiguriert sind, dass wir dies trotzdem irgendwo automatisch tun. Und da bin ich dann wieder so auf einem konservativen Standpunkt, dass ich den Menschen erstmal so nehmen muss, wie er konfiguriert ist, und nicht, wie es vielleicht wünschenswert wäre. Aber ich finde den Punkt interessant auf jeden Fall. Okay. Ja, aber, ach ja, ich wollte noch darauf hinweisen, mir ging es jetzt nicht darum, ob du dich nicht als rechts identifizierst, sondern es geht darum, die Gegnerseite in dem Fall identifiziert sich als etwas, und damit ist verbunden, es gibt das Feindbild und da fallen alle rein, die nicht zu uns gehören. Und das ist was wir ja zum Beispiel sehr viel kritisieren. Die Frage ist, ob man diese Wir-Sie-Unterscheidung ja automatisch als Feindbild nehmen muss. Also Benoit hat das ja mal eigentlich gut beschrieben, oder auch in vielen anderen Punkten, wo sich philosophisch halt diesem Begriff Identität angenähert wurde. Eigentlich definiert sich ja eine Identität oder das, was man von sich selbst ist, ja erst über diese Wir-Sie-Unterscheidung. Ja, also nur indem ich halt ein Wir wahrnehme oder ein Sie wahrnehme, kann ich halt auch ein Ich wahrnehmen oder ein anderes Wir, was halt mir zugehörig ist. Mhm. Also dass halt dieser binäre Code ja eigentlich erst das strukturiert, wo wir unsere eigene Identität wahrnehmen. Also anders dies halt schwierig wird, ne? Also da gibt es ein schönes Buch von Alain de Beauvoir, Wir und die Anderen. Und eigentlich wäre es vielleicht sogar praktisch, dass man diese Identitätsmuster, dass man diese Konfiguration auch anerkennt, aber und auch diese Wir-Sie-Unterscheidung irgendwo als evident nach sich zieht, aber das, wo man ansetzen muss, dass man einen Umgangsmodus damit findet. Also ich finde es immer zum Beispiel sehr interessant, wie in den USA eigentlich politische Debatten geführt werden. Ja, also jetzt nicht vielleicht so bei diesen Social Justice Warriors und anderen Konsorten, aber mal zum Beispiel die TV-Debatten und so. Die habe ich jetzt kürzlich Ted Cruz und Bernie Sanders über die Krankenversicherung gesehen. Also da kann man eben auch diskutieren miteinander, ohne dass automatisch gleich so eine Pathologisierung des Gegners stattfindet oder so eine Dämonisierung, nur weil er irgendwie einer anderen Partei zugehörig ist. Und ich glaube, da ist es eher wichtiger, diese binären Codes anzuerkennen, aber eben einen gesitteten, zivilisierten Umgangsmodus zu finden. Ja. Naja, aber die... Es gibt ja nicht nur das Wir und das die Anderen, sondern es gibt das Ich und die Anderen, und es gibt das Ich und einige von den Anderen, und dann gibt es einige von den Anderen, aber nicht ich. da gibt es halt mehrere Ebenen von Komplexität halt noch über dem Wir und Sie, die halt, ja, die du halt im Individualismus per se drin hast. Ja, also aber die kleinste Ebene bleibt ja immer das Ich und dann der Bindestrich die andere drin. Und ich habe noch eine Frage, die habe ich, glaube ich, gerade vergessen. Wir haben auch schon 2,5 Stunden auf der Uhr, wa? Ja. Hey Daniel, echt wirklich danke, dass du Zeit hast. Das ist wirklich so erfrischend, mal so jemanden zu haben, mit dem man über diese Ideen reden kann und auch wirklich was zurückbekommt und nicht einfach nur auf einen Text, sagen wir, wie man das sonst im Stream macht, halt einredet. Das ist toll, ja. Danke. Kein Problem. Freut mich auch. Auch wenn ich die Anfangsstunde ein bisschen gegrillt wurde, aber das war trotzdem eine Herausforderung, die kann man mitnehmen. Also ein bisschen würde ich noch gerne machen sogar. Kein Problem. Ich war jetzt eben kurz raus, wurde dir schon die Frage gestellt, wo du substanziell die Unterschiede zwischen der identitären Bewegung und zum Beispiel der NPD siehst? Also ich habe gehört, dass du warst in der Jugendorganisation der NPD, der JN? Genau. Das kannst du ja dann beurteilen quasi. Genau. Naja, also ich hatte mich schon gewundert, ob diese Frage überhaupt kommt, weil ja eigentlich auch der Indie-Media-Beitrag, der ja im Vorfeld darüber gerichtet wurde, genau das eigentlich thematisiert hat. Mhm. Einmal kurz zu diesem, wenn ich mir das kurz vielleicht aus einer persönlichen Haltung schildern kann. Also ich war halt mit 15, 16 Jahren, ich hatte halt schon immer so diesen grundsätzlichen patriotischen Impuls gehabt. War auch im schulischen Bereich eher so auf einer eher linkstendierten Richtung eingestellt oder hatte halt auch ein eher linkstendiertes Umfeld gehabt. Aber halt so dieses Antinationale, dieses Antipatriotische und so, das war für mich irgendwie nicht so ganz verständlich und da habe ich auch relativ schnell eine rebellische Haltung entwickelt. Und das war halt 2008, 2009 und zu dem Zeitpunkt, wenn man da halt irgendwie ein politisches Engagement haben wollte, gab es halt nichts anderes als NPD oder JN. So, natürlich war mir auch klar, dass es halt irgendwas Böses, Diabolisches, Dämonisches ist, aber nichtsdestotrotz ist halt bei jungen Leuten so 15, 16 Jahre der rebellische Impuls da stärker als vielleicht so einige Vernunftargumente. Warum schied für dich die Junge Union aus zum Beispiel? Ach, naja, Junge Union war schon damals so ein bisschen, ich hoffe, jetzt trete ich niemand zu nahe, aber so Sektschlürferveranstaltungen, das war wirklich nicht mein Ding gewesen. Okay. Was du mit Umfeld meintest, auch deine Eltern, sind ja auch eher links? Nö, also meine Eltern sind eigentlich generell politisch relativ uninteressiert. Okay, also war eher so Freundeskreis, der da genau, geholt war. Ja. Okay. Und wo siehst du die Unterschiede? Also die Unterschiede zu NPD und JN und der IB gegenüber sind ganz klar, dass einmal bei NPD und JN eine generelle Staatsfeindlichkeit vorherrschend ist, also dass sie halt eine große Revolution wollen, in der irgendwie alle Verhältnisse umgestürzt werden und dass man irgendwie ein ganz neues Staatswesen installieren möchte, was halt in erster Linie auf biologistischen Kriterien fußt und dann eben auch ziemlich offene beziehungsweise mindestens konkludente Anleihen hat zum historischen Nationalsozialismus. So, und das wurde halt auch immer wieder propagiert, also auch mit einem sehr, sehr scharfen Antisemitismus, der da mit verknüpft war. Und das hat dann, ich hatte dann schon 2011, 2012 eigentlich versucht, so ein bisschen auch in dem eigenen Milieu so etwas progressivere Impulse zu setzen, was dann aber schlussendlich nicht funktioniert hat, weil halt Antisemitismus, NS-Analogie, reinste Rassenbiologie und alle auf ihrem Rasse-Günther mit dem Kopfkissen eingeschlafen sind, dann der Schluss feststand, dass dann halt auch die identitäre Bewegung aufgekommen ist und ich mich dann halt viel auch mit so Totalitarismus-Theorien auseinandergesetzt habe, unter anderem dann Hannah Arendt sehr viel gelesen habe und mich dann auch mit der sogenannten neuen Rechten angefangen habe auseinanderzusetzen und dann halt so ein schrittweiser Reflexionsprozess stattgefunden hat, wo ich dann letztendlich für mich die identitäre Bewegung als das Richtige gesehen habe und für mich auch ziemlich klar war, dass ich dieses Lager, der JN und der NPD, eben nicht auf so eine rein Performance-Kritik verlassen habe, also so eine strategische Erwägung, weil die halt irgendwie eine falsche Ansprache an die Leute genommen haben oder so viele Leute rumgerannt sind, die keine Zähne mehr im Maul hatten oder sonst was, sondern es auch für mich am Ende durch diese Auseinandersetzung mit viel Theorie über die neue Rechte und halt auch Totalitarismus-Theorien, das eine Überzeugungssache nachher war. Ich da auch guten Gewissens heute behaupten kann, auch wenn es natürlich schwierig ist und das ist halt auch immer so der Vorwurf natürlich gegenüber den Identitären, dass halt Leute wie meine Person dort irgendwo mitwirken, aber ich glaube, dass es halt auch evolutionär sehr, sehr wichtig ist für das rechte Lager, dass man sich von diesen Kreisen ziemlich deutlich distanziert, dass man sich abgrenzt und dass man hier auch nicht nur auf einer Performance-Ebene eine Distanzlinie zieht, sondern auch auf der inhaltlichen Ebene. Warst du mal eher antisemitisch eingestellt? Also mich hat tatsächlich dieses Judenthema, was halt in der NPD und JN sehr, sehr viel zirkuliert ist, nie wirklich interessiert. Aber das zirkuliert also, dann wirklich? Wie ist das? Ist das allgegenwärtig oder ist das so ein Unterton, der immer... Naja, also es ist halt immer so, der ein oder andere Judenwitz kommt dann auch und dann wird natürlich die Richtigkeit an diesem zeitgeschichtlichen Ereignis des Holocaustes auch öfter mal in Frage gestellt und irgendwie wird hinter allem natürlich der böse Jude vermutet. So, und es findet halt keine ideologische Kritik irgendwie statt an den derzeitigen Verhältnissen oder das, was irgendwie die theoretische Begründung dieses Zustandes ist, der eben aus 68er Ideologie, aus verschiedenen Theorieströmungen entstammt, sondern hinter allem wird irgendwie die große Verschwörung gesehen, dass da der böse Jude hinterstecken solle. Und das war für mich halt einfach nie so ein valider Ansatz gewesen, der irgendwie eine Erklärung liefern könnte für das, was eigentlich diesen Missstand oder die Missstände in der Gesellschaft auszeichnet. Hast du das offen kritisiert und wie war dann die Reaktion, wenn ja? Naja, also ich habe es offen in dem Sinne kritisiert, aber es wurde halt belächelt. Ne? Okay, du sagtest ja, du hast dann Hannah Arendt gelesen, das ist ja eine Jüdin. Ja. Gab es da eine Reaktion? Naja, das habe ich jetzt nicht an die große Glocke gehangen oder so, ne? Aber das war halt schon so ein Prozess, wo ich mich selbst dann auch aus diesem Lager weitgehend isoliert habe, noch vereinzelt. Also wenn man halt schon 4-5 Jahre dann in diesem Lager war, hat man nachher so eine politische Routine natürlich gefunden, hat dann für die NPD da den einen oder anderen Wahlkampf gefahren, aber wirklich ideologische Identifikation war da eigentlich nicht mehr so wirklich gegeben. Also es war nachher wirklich eine Routine gewesen und dann, also wie gesagt, dieses universalistische Element und halt auch dieser Antisemitismus und diese reinste rassenbiologische Reduzierung auf die ganze Weltgeschichte, das war dann nachher so auch die ideengeschichtlichen Auslöser, wo ich dann gesagt habe, dass es da keinen Zweck mehr hat. Ja. Und dann kleine Tangente noch, dann ist das Judenthema abgeschlossen. Wie stehst du zu Israel so grob? Israel? Unterschiedlich. Also ich kann da jetzt nicht für die identitäre Bewegung, sag ich mal, sprechen. Ne? Also da gibt es halt unterschiedliche Positionierungen. Aber wirfst ruhig mal durch die Linse von Identitär, was ihr über Identitäten sagt. Also und ja. Also wir sehen, der ein oder andere, ich beschäftige mich auch ehrlich gesagt nicht so intensiv mit dem Israel-Thema, aber ich muss von meiner Position aus sagen, dass ich schon Israel verstehen kann, ja, also das ist halt auch dort im Nahen Osten, die ja ein Anker ist, der für Europa durchaus auch eine Wichtigkeit beanspruchen kann. Allerdings sehe ich halt auch die ein oder andere expansive Bestrebung durch beispielsweise den Siedlungsbau gegenüber Palästina sehr, sehr kompliziert und plädiere eigentlich auch in dem Sinne eigentlich eher für eine Zwei-Staaten-Lösung. Warum diese jetzt noch nicht vollzogen wird, da habe ich nur rudimentäre Kenntnisse, weil ich mich mit diesem Konflikt, muss ich zu meiner Schande gestehen, noch nicht so intensiv auseinandergesetzt habe. Aber dass praktisch die Juden als Identität den eigenen Staat haben wollen, das ist eher so, also das stimmt mit dir überein so. Das kann ich nachvollziehen, ja klar. Okay. Ja, Abel. Ich wollte nur sagen, dass ich das immer schön finde, wenn man sagt, dass man sich mit was noch nicht so genau beschäftigt hat. Ich weiß das immer zu schätzen, wenn man die eigenen Grenzen eingesteht. Das ist ja also in Diskussionen allgemein viel zu wenig. Oftmals wird dann rumgedruckst oder so. Ja, es wird, dann ja immer so ein bisschen als Schwäche ausgelegt, aber es gibt halt nun mal auch. Also wir leben ja alle nicht mehr im 15., 16. Jahrhundert, wo es noch die großen Universalgelehrten gab. Und deswegen gibt es halt heutzutage auch einfach mal Themen, wo man sich noch nicht so intensiv mit beschäftigt hat. Ne? Ja, Daniel, würdest du so sagen, dass die anderen Identitären bei euch in der Bewegung auch diesen Stream dann zu sehen bekommen würden? Und also würdest du den dann teilen dort in euren Kreisen? Ja, ich muss mal schauen. Ich hatte ja schon auf meinem Facebook-Profil heute, habe ich heute einen kleinen Hinweis gemacht, dass ich ab 17 Uhr Livestream bin. Genau. Gab es jetzt eigentlich, ich habe jetzt überhaupt nicht in die Kommentare geguckt, gab es diese angekündigten Shitstorm der Antifa? Nee, gar nicht. Also war total ruhig. Ich hatte kaum was zu moderieren. Allerdings war heute auch in Frankfurt eine große Demo und in Berlin war wohl auch irgendwas von der Antifa. Dementsprechend waren die alle unterwegs und der Rest hat bei Mutti Kakao und Kuchen. Das sind keine Ausreden. Die haben alle Smartphones. Die könnten alle bei uns im Stream sein. Stimmt. Man kann mit der einen Hand einen Stein werfen und mit der anderen auch einen fiesen Tweet absetzen. Shitposten geht immer. Ja. Ein Foto von sich machen, ja. Ich weiß gar nicht, wie die Leute da ihre Maßstäbe ansetzen, weil ich dachte, wir wären hier irgendwie die Keimzelle des Faschismus oder so. Ja, eben. Die Administratoren des Nazitums. Hast du alles gelesen noch in die Medien? Ja, Nazi-Netzwerk und so. Habt ihr das eigentlich? Der Abel und der Daniel, haben die sich bei der JN getroffen damals? Ich war noch mal eine Frage. Zwar, die sind zusammen auf Judenjagd gegangen. Ja. Ich bin vorhin noch über diese eine Sache gestolpert, die du gemeint hattest, Daniel. Und zwar, du hattest den Liberalismus charakterisiert und hast dabei gesagt, so, da geht es nur um das Individuum und das wäre irgendwie das Ziel des Liberalismus, dass die Leute quasi aus ihrem ganzen rausgerissen werden. Ich weiß nicht mehr genau, wie du das formuliert hast. Also ich habe das so verstanden, quasi aus der Familie und aus allem irgendwie, dass die Leute nur noch alleine dastehen, quasi ohne irgendwas, ohne Gesellschaft drumherum, ohne Familie drumherum, ohne irgendwie was. Und das ist ja im Prinzip, also so würde ich jetzt den Liberalismus eigentlich nicht kategorisieren. Also klar, da wird sich viel bezogen natürlich auf das Individuum, aber ich sage mal so, diese ganzen Sachen und die Identitäten, die sind ja eigentlich auch Teil des Individuums und da auch nicht rauszukriegen, weil Individuum ist ja eigentlich das nicht weiter Teilbare. Und insofern, also ich kenne viele Leute, die sich politisch als liberal verstehen und da gibt es jetzt nicht irgendwie so wie bei der autoritären Linken halt diese Idee, dass irgendwie die Familie die ultimative Unterdrückung ist, so wie das aus dem Marxistischen irgendwie rauskommt oder so und dass man sich da irgendwie frei machen muss. Das ist ja jetzt eigentlich nicht charakteristisch. Also Liberalismus. Das, was ich immer so ein bisschen das Paradoxe am Liberalismus ist, irgendwie finde, dass er ja also an einigen Stellen ja tatsächlich gewisse traditionale Bindungen entkoppelt hat, ja, oder dass diese keine Gültigkeit mehr haben. Und andererseits zum Beispiel, also ich nehme es immer ein schönes Beispiel, der Sozialstaat. Ja, also Liberale kritisieren ja eigentlich diesen Sozialstaat, ja, oder das ist, oder in seiner Intensität oder seinem Ausmaß den Sozialstaat. Und gleichzeitig aber so gewisse traditionale Bindungen, die halt irgendwie die Familie betreffen, irgendwie auch kritisiert. So, und eigentlich ist ja diese Auflösung der Familie oder dass die Familie eben nicht mehr das abfangende Subjekt ist für zum Beispiel gesellschaftliche Krisensituationen oder Lebenssituationen, sondern eben der Sozialstaat jetzt da irgendwie eingreift und der Staat die nächstgelegene Bindung ist, wo man irgendwie seine Lebenssituation oder Krisensituation irgendwie meistern kann. Naja, und beide Dinge, beide Dinge funktionieren ja, ne? Also wenn du jetzt eine Familie hast, die dich unterstützen kann, dann brauchst du ja nicht Hartz IV zu beantragen. Zwingt dich ja niemand dazu, wenn du jetzt eine Familie hast, die dich da unterstützen kann. Aber natürlich. Auf der anderen Seite, wenn du jetzt eine Familie hast, die dich nicht unterstützen kannst, beziehungsweise gar keine Familie hast, beziehungsweise eine Familie hast, die aus nicht besonders kompetenten Menschen steht, sage ich jetzt mal so, dann hast du ja durch diesen egalitären Staat, der hat eben gesagt, okay, du hast jetzt hier einen gewissen Anspruch erworben und das ist ja auch eines der größten Gefahren, die ich sehe jetzt über diese Zuwanderung und dieses, wir sagen jetzt, na, alle sind jetzt hier irgendwie, denen sind wir jetzt allen irgendwie was schuldig, dass die ganzen Leute, die halt irgendwelche Ansprüche erworben haben, jetzt quasi gleichgestellt werden mit Leuten, die diese Ansprüche nicht erworben haben und man von denen dann erwartet, so nach dem Motto, ja, jetzt sei mal, das ist rassistisch, wenn du jetzt sagst, das finde ich falsch oder da möchte ich dann aber gerne genau nachsehen oder möchte ich dann auch, dass ihr genau nachseht, weil die Leute kommen nach und gucken irgendwie, wie viele Zahnbürsten du hast und ob du dann in einer ähnlichen Gemeinschaft lebst und so ein Zeug und ob du dann überhaupt Hartz IV kriegen kannst und sowas. Ne? Da geben sich die Leute Mühe, aber auf der anderen Seite hast du dann diese Sachen mit, und dann habe ich hier gesagt, dass so und so viele Leute hier Sozialbetrug machen, in dieser Fall aus Braunschweig und da haben die gesagt, ja, das ist schön, aber die Akte nehmen wir jetzt und die packen wir bei uns jetzt in den Keller und sei ruhig. Ne? Naja, genau. Ja, also du verstehst den, also nur um das nochmal klarzustellen, du verstehst den Liberalismus jetzt nicht so, dass der die große Kraft ist, um irgendwie die Leute zu entwurzeln und ihnen vorzuschreiben, dass... Ich glaube ja nicht, dass eine Ideologie, also eine Ideologie hat ja grundsätzlich nie eine Zielsetzung oder irgendwie so ein diabolisches Programm. Auch der Kommunismus hat ja wahrscheinlich aus einem positiven oder zumindest gedacht positiven Impuls versucht, irgendwie die Gesellschaft oder den Menschen zu verbessern. Es hat am Ende bloß einfach nicht geklappt. Ne? Und das ist halt so mein vielleicht konservativer Anspruch, konservatives Bild, dass alle Ideologien, alle gesellschaftlichen Tendenzen, Entwicklungen, Dynamiken, die versuchen irgendwie dem etwas zu lösen oder den Menschen irgendwie neu zu erfinden oder neu zu denken, dass diese meistens in ihrer realen Umsetzung scheitern. Ja, aber bist du denn wirklich der Meinung, dass der Liberalismus den Menschen neu denken will? Ja, der Liberalismus hat halt eine Tendenz dazu, dass er den Menschen stärker vom Individuum ausdenkt, was nicht heißen soll, dass das Individuum per se nicht zu denken ist, anstatt von dem, was eigentlich das Individuum ausmacht, ja, also oder was das Individuum prägt. Weil alles, was wir eigentlich... Das ist ja gerade das, was mich so ein bisschen wundert, weil im Prinzip, wenn du den Menschen vom Individuum aus denkst, dann denkst du das ja mit, was ihn ausmacht. Das ist ja eher dann das Individuum. Ja, aber auf welcher Hierarchisierungsebene? Also das Problem ist doch eigentlich dann eher vom Kollektivismus und also das ist halt einmal... Also ich bin schon ganz klar dafür, also ich bin auch absolut gegen Kollektivismus und auch ein großer Kommunistenfeind, aber ich denke halt, wenn man das in die Hierarchisierung einmal denkt, ist es halt, dass was die Umwelt des Menschen ausmacht, das, was unser Umfeld irgendwo charakterisiert, dass das auf das Individuum erst zutrifft und prägt, anstatt das Individuum zuerst zu denken und dann die Umwelt und das Umfeld, was sich daraus ableitet. Also würdest du sagen, dass der Mensch nicht wirklich einen freien Willen hat? Wir reden ja gerade über... Auf diese radikale These kann man es theoretisch reduzieren, ja. Okay. Also ich glaube schon, dass es gewisse Determinaten gibt, die sich der menschlichen Handlungsfähigkeit entziehen. Aber wäre das nicht irgendwo egal, was zuerst kommt fürs Individuum? Ob jetzt die Prägung zuerst kommt oder... Also ich verstehe da so das Problem nicht, wenn man am Ende halt immer noch das Individuum dann hat und sagt so, das nehmen wir jetzt da schauen wir jetzt, wie das sich frei entfalten kann. Ich meine, es kann sich ja auch frei entfalten, komplett im Sinne seiner, also man kann sich ja auch frei entfalten als Bayer, indem man ins Bierzelt rennt und sich weiß-blau anzieht und man kann sich frei entfalten, indem man das alles nicht mitmacht. Also das ist ja jetzt... Das schließt sich ja nicht gegenseitig aus. Naja, ich glaube, in diesem Feld wirkt ja auch nicht direkt der Liberalismus, sondern der Liberalismus wirkt ja genau dort, wo er diese Prägungen, diese Kontexte, die eigentlich das Individuum prägen, ja auch nicht direkt zulässt. Also aber über Liberalismus, das ist ein kompliziertes Thema, weil es auch so viele Missverständnisse gibt. Die einen sagen... Du hast vorhin gesagt, dass die identitäre Bewegung den Liberalismus teilweise bekämpft. Und insofern finde ich das schon ganz wichtig. Den Liberalismus in dem Verständnis, wo eben eher traditionale Bindungen, eher gewisse Charakteristiken, die halt nicht direkt vom Individuum ausgedacht sind, sondern von dem, was eigentlich das Individuum erst prägt, auflöst und da Auflösungserscheinungen mit sich bringt. Aber die Frage ist, über welchen Liberalismus reden wir? Wenn das aktiv auflöst, dann ist das ja autoritär und nicht liberal, oder verstehe ich das? Ich würde da einhaken wollen. Ich glaube, der Daniel meint den Einfluss vom linken Flügel, der sozusagen gerne die Leute entwurzeln möchte, die Familie ein bisschen bekämpft innerhalb des Liberalismus. Aber das mache ich damit die Sache komplizierter. Ja, aber das ist doch dann die autoritäre Linke, oder nicht? Ja, aber das ist ja dann nicht unbedingt liberal, weil liberal heißt ja nur, dass sich jeder frei entfalten soll. Genau. Da, das steht ja nicht im Gegensatz dazu, dass du irgendwie deine Identität verlierst. Du kannst ja identitär sein und auch liberal sein, also in einem sozialen Fakt und wie du vorhin auch gesagt hast, Daniel, in einem wirtschaftlichen, weil du ja eher gesagt hast, dass der Staat sich ja, wenn ich das richtig verstanden habe, korrigiere mich, wenn es falsch war, sich eher nicht eindringen soll in die Wirtschaft. Und das ist ja ein liberaler Aspekt, ein wirtschaftsliberaler Aspekt. Ja, natürlich. Also bin ich ganz eurer Auffassung. Also ich glaube halt schon, dass es Staaten geben muss, aber nichtsdestotrotz, dass sich ein Staat ja auch immer etwas ist, was gewissermaßen konstruiert wurde und umso mehr, sag ich mal, die traditionalen Bindungen aus Familie, aus Gemeinschaft, aus irgendwelchen Solidargemeinschaften losgelöst werden, umso mehr muss ja auch ein Staat eingreifen und als Korrektiv zur Verfügung stehen. Und das ist halt meistens eine sehr, personale Bindung. Ne? Ja, aber der greift ja nur ein, wenn die Rechte des Einzelnen sozusagen beschnitten werden. Oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Also so, das ist ja eigentlich davon geht man ja aus. Naja, aber wir können ja darüber sprechen. Der Begriff, also wir kriegen ja meistens den Begriff linksliberal. So, jetzt sagen einige, okay, das ist jetzt eigentlich die autoritäre Linke, aber wo sind wir denn an dem Punkt, in dem eigentlich schon wir die Tendenz wahrnehmen, dass in der Gesellschaft wir gewisse Dekonstruktionserscheinungen haben, dass die Werte wie Familie, wie jetzt Glaube, wie jetzt die Dorfsolidargemeinschaft etc., dass diese Sachen schon einer gewissen Dekonstruktion anheimgefallen sind und dass diese halt keine Bindungskräfte mehr entwickeln können, dass wir zum Beispiel unsere Großväter lieber ins Pflegeheim stecken, wo es halt sonst eigentlich maßgeblich war, dass diese halt zu Hause gepflegt wurden, wo wir halt eben sehen, dass immer mehr Sozialfälle vom Staat abhängig sind und die Familie halt keine funktionierende Solidargemeinschaft ist. Warum ist das so? Ja, naja, jetzt hast du ja eigentlich schon wieder viele Sachen erwähnt, die sehr stark unterschiedlich sind. Also sowas wie zum Beispiel Religion, würde ich schon wieder sagen, da möchte ich das eigentlich nicht haben, dass Leute damit irgendwie wedeln und sagen, hier, jetzt hast du aber hier bitte eine engere Bindung irgendwie zu haben. Und das hat auch keiner für mich dekonstruiert, sondern das ist meine eigene Entscheidung, dass ich keine Lust habe, in die Kirche zu rennen. Ich mache das niemandem madig, der da Bock drauf hat. Aber ich glaube an den Kram nicht und ich will da auch meine Zeit nicht dran verschwenden. Und das ist schon wieder was anderes mit diesen sozialen Geschichten. Jetzt, was der Staat halt eben anbietet, da finde ich es durchaus nur Errungenschaft. Das sieht man auch ganz stark im Kontrast jetzt von der westlichen Zivilisation zu diesen eher stammesmäßig organisierten Sachen, die es halt in Afrika und so teilweise noch gibt und auch in vielen muslimischen Ländern. Wo du halt eben dann komplett abhängig bist von deiner Familie, wo es halt keinen Sozialstaat gibt. Und das ist dann nämlich genau der Punkt, wo du halt diese ganzen Ehrenmorde und dieses ganze Zeug hast. Weil wenn deine Familie da im sozialen Gefüge irgendwie absteigt, weil du dich nicht an die Regeln hältst oder sich deine Töchter nicht an die Regeln halten und dieses ganze Zeug, dann bist du richtig geliefert. Das ist so, wie wenn du in Deutschland sagen würdest, meine ganze Altersvorsorge und das alles so, das brauche ich nicht, ist weg, so. Ne? Und ja, okay. Insofern war dieser Sozialstaat, der egalitäre Staat, der quasi sagt, ich frage dich nicht, aus welchem Hause du eigentlich stammst oder so, sondern Es geht eigentlich nur darum, ganz kühl zu sagen, so welche Ansprüche hast du erworben, ne, welche Rechten und Pflichten sollst du irgendwie haben. Und es wird demokratisch versucht, irgendwie dahin zu kommen, dass gesellschaftlich sich abzustimmen, was halt eben die Rolle des Staates dann sein soll. Das ist ja nicht, also sollte zumindest nicht irgendwie top-down unterregeln auf die Leute, sondern das ist ja auch so, dass man sich an diesem Prozess eigentlich beteiligen soll. Ja, ja. Und linksliberal heißt ja nichts anderes, wie dass du progressive Werte inne hast, aber, sage ich mal, in einem wirtschaftlich-staatlichen Aspekt sagst, dass der Staat sozusagen die Wirtschaft zügeln muss, dass man nicht so einen Turbokapitalismus hat wie in Amerika. Und dann kannst du auch so sagen, weil du hast ja zum Beispiel Familie erwähnt, die irgendwie dekonstruiert wird, aber dann kann man ja auch andererseits sagen, dass gerade zum Beispiel in Deutschland du durch diese Elternzeit, sage ich mal, du Familien unterstützen kannst, ja, und dass die nicht einfach nur zu Hause sind und dann auf einmal gar kein Einkommen mehr haben, meistens halt die Frauen, wenn sie gerade ein Kind haben und es versorgen müssen, dem es auf die Welt gekommen ist, ist ein liberales Gut, weil du sozusagen die Freiheit der Person, des Individuums sozusagen noch bereitstellen kannst. Ja, wie gesagt, es gibt da meistens immer schwarz-weiß. Also das, um das vielleicht jetzt nochmal nicht so hart auf die tagespolitische oder realpolitische Ebene zu führen, möchte ich da einfach nur noch den geschichtlichen Aspekt sehen, dass natürlich der Mensch grundsätzlich in seinen Entscheidungen und seinem Handeln frei ist, ja, und da halt auch vielleicht eine gewisse liberale Tendenz das einfach versucht zu beschreiben, obwohl eigentlich banal ist, aber nichtsdestotrotz wir halt auch sehen, oder als Konservative, dass es irgendwo Determinaten gibt, dass es Einschränkungen gibt, die halt eben nicht von dem reinen, freien Individuum ausgehen, was halt aber nicht automatisch bedeutet, dass man ihn in seinen Freiheiten jetzt automatisch staatlich oder durch irgendwelche Verwaltungsentscheidungen limitieren müsste. So, aber es bleibt nichtsdestotrotz, dass wir nicht diese Freiheit besitzen, wie es aus meiner Auffassung nach der reinste und der absolute Liberalismus sozusagen sieht. Dazu im Prinzip. Du sagst ja, es gibt einen Zersetzungsprozess oder einen Auflösungsprozess, hast du, glaube ich, gesagt, so von der Kultur durch den Liberalismus, laut dir. Zum Beispiel, also als ich klein war, gab es bei mir im Dorf noch ein paar Frauen, die sind mit Trachten rumgelaufen, also jetzt in Hessen. Das gibt es nicht mehr. Oder dass weniger Menschen in die Kirche gehen jährlich, deutschlandweit. Du sagst jetzt, das ist ein Auflösungsprozess und das ist was Schlechtes. Naja. Also, das hatte ich zumindest so verstanden. Also, hattest du es nicht als, also wo liegt das jetzt bei dir? Streitest du das Auflösungsprozess oder dass das was Schlechtes an? Was passiert? Also für mal am besten die Frage zu Ende. Ich kategorisiere es bloß immer sehr, sehr ungern auf irgendwelche qualitativen Merkmale, ob gut oder schlecht, sondern dass man halt, sag ich mal, schon die Risiken darin sieht, aber daraus nicht automatisch dann ein gut oder schlecht sieht. Also es ist halt eine Tendenz. Ja, aber du willst die Kultur erhalten und damit geht das dir gegen den Strich, weil sich, wie du sagtest, die Kultur in einem Auflösungsprozess befindet. Na, das ist erstmal nur ein Kulturausdruck, ne? Kultur ist ja okay. was für Größeres, also einer von vielen Kulturausdrücken. Aber ja. Ja, da wird es mir dann wieder zu ungenau praktisch jetzt. Sagen wir jetzt mal ganzheitlich, solche Kulturausdrücke gehen zurück. Das waren jetzt halt nur Beispiele. Es geht ganzheitlich zurück. Es gibt ganzheitlich einen Auflösungsprozess, der nach dir unter anderem im Liberalismus fußt. Und du kritisierst den Liberalismus dafür. Was ist denn deine Lösung praktisch dafür, dass es einen kulturellen Auflösungsprozess gibt im Liberalismus? Was ist dein Gegenvorschlag, wie wir es machen? Der Gegenvorschlag ist, dass wir überhaupt durch politische und gesellschaftliche Öffentlichkeit überhaupt erst wieder anfangen, eine Debatte darüber zu finden, was überhaupt unser eigenes ist und was unsere Identität ist. Um das vielleicht heute mal ganz kurz zum Abschluss zu bringen. Okay. Ja, aber also. Also das Ding ist, unsere Aufgabe als außerparlamentarische Bewegung, das kann man jetzt einerseits als Feigheit interpretieren, andererseits aber vielleicht auch als das, was wirklich unser Anspruch ist, dass wir nicht irgendwie so einen Gesetzeskatalog schreiben müssen, welche Forderungen denn in der Tat umgesetzt werden müssen, sondern dass wir überhaupt erstmal Begriffe, Sprache und Bilder erzeugen müssen in diesem metapolitischen Umfeld, die überhaupt einen Diskurs und eine Debatte auslösen. Und das ist halt auch eigentlich so einer meiner zentralsten Ansprüche heute oder in meiner politischen Arbeit, dass ich möchte, dass überhaupt eine angstfreie und vernünftige Debatte darüber geführt werden kann in den Fragen Identitäts- und Einwanderungspolitik und dass da eben auch diese reine Dämonisierung aufhört. Und natürlich haben wir das auch mit entsprechenden Forderungen verknüpft. Die Umsetzung, das muss halt auch in einem demokratischen und in einem demokratischen Diskurs stattfinden. Naja, also ich weiß nicht, wenn du da vor, dass das eine Dämonisierung aufhören soll, dann würde ich vielleicht einen meiner Punkte nicht direkt Umvolkung nennen und sagen, das deutsche Topvolk sollte ausgetauscht werden. Aber Umvolkung ist ein Begriff von Pirinti, nicht von uns. Ja, ja, ihr verwendet ihn in den oder das mit dem, wie war das, Liberalismus angreifen oder so, also, würde ich mir vielleicht auch mal überlegen. Okay, aber. Ja, und Liberalismus, aber, Liberalismus ist eine interne Diskussion. Entschuldigung! Ja. Dankeschön. Also, wir nähern uns ja schon der 3-Stunden-Marke und ich würde jetzt auch gerne den Stream zu Ende bringen. Und das würde ich gerne machen, indem vielleicht jeder nochmal einen kurzen Kommentar dazu sagt. Weiß ich, kann auch eine kurze Frage sein und so, die nicht unbedingt ausufert. Ich weiß nicht, möchte jemand den Anfang machen? Also ich bleibe bei meinem Statement, das ich auch schon mal per Bild geäußert habe. Mir ist die athenische Eule deutlich lieber als das spartanische Lambda. Also ich... Der ganze Stream ist ja quasi auf meinem Wunsch entstanden, mehr über die identitäre Bewegung zu erfahren. Das ist heute in Gänze passiert, auch wenn es streckenweise mein Gehirn mal kurz ausgeschaltet hat. Gut, ich habe das Ganze nicht studiert, deswegen... aber ist auch egal. Auf jeden Fall bin ich sehr froh, dass es geklappt hat, dass du da warst, Daniel. Ja, und ich hoffe, dass du auch hier eine interessante Zeit hast, dass auch mal deine Synapsen so ein bisschen strapaziert wurden. Auf jeden Fall. Ich finde, du bist da ein ziemlich guter Pressesprecher. Also ich kann mir schon gut vorstellen, dass du deinen Job eigentlich sehr, sehr gut machst. Ich habe auch sehr viel und sehr genaue Informationen zur identitären Bewegung bekommen. Und ich konnte dem ganz gut folgen, was du erzählt hast und konnte auch selbst Fragen stellen, die du ganz gut beantwortet hast, würde ich mal so sagen. Und trotzdem würde ich dann vielleicht vorschlagen, es wäre toll, falls du Interesse hast, dass wir das nochmal sozusagen irgendwann fortsetzen könnten. Ja. Aber das ist jetzt einfach mal in den Raum gestellt. Deswegen trotzdem danke, dass du hier warst. Wunderbar, danke. Also ich würde es wunderbar finden, wenn man irgendwie mal eine Diskussion, also weil ja dieses Thema Liberalismus zum Beispiel hier auch sehr, ich sage jetzt als Gast, mache ich hier schon Themenvorschläge, eigentlich unhöflich, aber dieses Thema Liberalismus und Nicht-Liberalismus, das wäre mal ganz interessant, wenn man halt auch mal liberale und antiliberale Vertreter sozusagen von verschiedenen Gruppen vielleicht einladen könnte zu so einem Stream und auch solche ideengeschichtlichen Debatten vielleicht da geführt werden könnten. Also falls aber euch Interesse besteht. Also wir können gerne mal einen Stream machen, wo wir einen Linksautoritären und dich und dann uns da haben. wenn du uns einen Linksautoritären suchst, der das mitmacht. Ja, das Problem ist, ich glaube, der Linksautoritäre, der will weder mit euch noch mit mir sprechen. Die vulgäre Analyse. Ansonsten hat jemand noch die E-Mail-Adresse von nie wieder? Ja. Okay. Ja, also ich fand das auch sehr, also sehr informatives Gespräch so. Ich wusste ja vorher nichts über die identitäre Bewegung und habe mich da auch praktisch gewollt. Bin ich praktisch Informationen aus dem Weg gegangen, als ja klar war, dass der Stream kommt, weil ich so ein bisschen frisch reingehen wollte. Ich finde die Debatte sehr interessant, weil es halt sehr viel die Konflikte zwischen Kollektivismus und Individualismus rausspielt und die finde ich im Moment finde ich eine der interessanteren Diskussionen. Ja, ich war heute etwas übermüdet. Ich weiß nicht, also vielleicht könnte ich nicht ganz so gut folgen im Stream, aber ich habe, wie soll ich sagen, einfach viele, viele Vorurteile generell gegen Identitätspolitik. Aber ich fand das Gespräch trotzdem sehr interessant, einfach mal Ideen auszutauschen. Aber für mich ist Identitätspolitik einfach was sehr Suspektes. Also ob das von rechts oder von links kommt, mir ist das immer sehr suspekt. Also ich hoffe wirklich, dass sorry, ganz kurz, ich hoffe halt wirklich, dass eure Bewegung sich auch so verhält, wie du das so skizziert hast, in den Fällen, falls es sich irgendwie radikalisieren sollte. Und ich wünsche euch, dass sich das nicht radikalisiert. Also ihr seid meiner Meinung nach schon, sagen wir mal, noch nicht exzessiv identitär, so könnte man das vielleicht formulieren. Ich bin auch kritisch, was Identitätspolitik angeht, aber ihr macht da schon, ihr seid eine wichtige Stimme, sagen wir es so. Ja. Der Chris fehlt noch, glaube ich. Ja, Chris und ich. Ja, Chris, fang mal an. Ich weiß nicht, ja, was ich sagen soll. Ich auch nicht. Ich sage auch einfach nochmal danke. Also ich kann mich eigentlich dem, was Ebel gerade gesagt hat, ziemlich anschließen. Das sehe ich eigentlich auch so. Und, aber prinzipiell, also es ist halt wichtig, dass man sich über die ganzen Sachen unterhält. Und das ist ja auch das, was eigentlich im Moment am wenigsten passiert. Wir haben nur noch irgendwie so ein, ja, dieses ganze Pressesystem mit irgendwie, ja, ich erkläre euch mal genau, was ihr von irgendwelchen Leuten zu halten habt und ich analysiere euch das mal, was die wirklich meinen und diesen ganzen Quatsch, ne? Und was auch dieser Stream wieder gezeigt hat, ist, dass es halt echt Sinn macht, sich einfach mal hinzusetzen und ein bisschen die Münder auf und zuzuklappen und ja, halt eben zu schauen, was jetzt wirklich irgendwie dahinter steckt und was man da jetzt aneinander irgendwie zu kritisieren hat. Und ja, also es findet viel zu wenig statt. Und das ist ja auch ein der Vorteil im Internet, dass man braucht man noch nicht mal für Reisen. Kann man sich über solche Sachen unterhalten. Leute können sich hinterher noch anhören, wenn es nicht geflaggt wird. Und ja, deswegen, also danke an alle Zuhörer, danke an Daniel und bis morgen dann für unsere regulären Zuhörer. Also noch eine kurze Danksagung von meiner Seite aus. Ich habe ja meistens immer die Erfahrung, dass ich halt so mit anderen Journalisten sprechen muss, wo es meistens immer ziemlich langweilig ist, weil die meistens immer nur so eine Verbindungslinien konstruieren wollen zwischen AfD und welche personellen Schnittstellen gibt es da, aber meistens nie irgendwie nach großartig Inhalten nachgefragt wird, weil das halt für deren journalistische Story irgendwie so uninteressant ist. Also von daher war das irgendwie auch mal ganz angenehm, so einen Stream hier zu haben, wo es halt wirklich mal um die wirklichen Positionen und ideengeschichtlichen Aspekte ging. Und daher auch recht angenehm. Und ja, ich danke nochmal für die Einladung. Ja, zum Schluss würde ich auch noch gern was sagen. Also erstmal vielen Dank. Ich finde das auch ein bisschen beschämend. Irgendwie muss ich sagen, dass eher so konservative Rechte oder wie auch immer, keine Ahnung, eher so für einen Meinungsaustausch, für eine offene Diskussion eher einstehen als leider Leute aus dem linken Spektrum, was für mich gar keinen Sinn macht. Weil ich meine, es sollte nicht nur diesen großen Austausch geben, von dem du immer geredet hast, sag ich mal, sondern auch diesen großen Austausch der Argumente, um am Ende zu sehen, was das bessere Argument ist, was unserer Gesellschaft eher nützt. Nur als kleinen Tipp. Du hast ja gesagt, dass immer diese Verbindungen gezogen werden, weißt du, zwischen AfD und sowas. Mhm. Und das ist halt so, ja, weißt du, wenn der Martin Sellner zum Beispiel sagt, für welchen Bundespräsidenten er sich ausspricht oder ja, wir wollen da irgendwie mit der AfD und sowas. Ich ganz ehrlich als Tipp, finde ich für euch viel besser, wenn ihr einfach nur eure weniger Videos macht über die Presse und wie scheiße die ist und sowas. Natürlich müsst ihr das auch ansprechen, aber einfach nur eure Ideen weiß darstellt. Weil wenn ich gerade euch so online recherchiere, dann habe ich halt so ein bisschen Text, den ich mir in 2 Minuten durchgelesen habe, über eure Ideen, aber eine halbe Stunde Material, weil die Krone-Zeitung irgendwas über euch Böses geschrieben hat. Versteht ihr, was ich meine? Ja. Und das ist sowas, ich glaube, so als Tipp einfach, ich glaube, damit gewinnt man dann auch eher, weil sonst wird es einfach nur ein Lagerkrieg. Mhm. Und dann ist es halt rechte Identität gegen linke Identität und ich glaube, da kommt keiner am Ende siegreich hervor. Ich würde euch da noch empfehlen, auch zu diesem Punkt, anstatt dass ihr dieselben Formulierungen, die ihr schon habt, die, also die Kritik, die du von Journalisten hast, dass sie dieselben Fragen haben, ja, das ist ein bisschen eingestanden, ja, habt ihr eigentlich auch, dass ihr sozusagen dieselben Formulierungen benutzt? Klar, natürlich, Slogans müssen sein, aber dass ihr in Videos dann euch die Zeit explizit dafür nimmt, die Formulierungen nicht zu verwenden, sondern sie eher zu umschreiben mit anderen Begriffen, damit das wirklich auch von vielen anderen Seiten abgedeckt wird, damit man nicht einfach sagt, ja, die haben nur Slogans und stellen sich nicht wirklich öffentlich für was ein. Und man weiß nicht, wofür sie einstehen und so. Aber ja. Ich habe noch eine ganz, ganz, ganz wichtige Wichtigkeit. Nein! Nein! Doch, warte, nein! Und dann sind wir fertig. Also, es kommt ein Reh mit Hauausfall in die Klinik und dann sagt der Arzt also zum Reh, also guckt sich den Hauausfall an und sagt, Sie sind hier falsch, Sie müssen in die Reha-Klinik. Die Rehabilitation. Warum?